Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Absolut richtig. Und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Erstmal frohes Neues quasi noch für euch alle. Und wir hoffen, ihr habt einen guten Rutsch. Ihr hattet ein paar gute Feiertage und so. Wir haben uns jetzt ein bisschen länger nicht mehr gehört, aber die letzten 2 Stunden, 51. Folge, haben ja hoffentlich darüber hinweggeholfen, zumal ja bestimmt auch genug um die Ohren war dann über die Feiertage. Wir sind im neuen Jahr angekommen, 52. Folge. Wir werden heute unseren Jahresrückblick beziehungsweise auch die Vorschau für 2015 machen. Wird, glaube ich, ziemlich spannend und ziemlich umfangreich, aber natürlich erstmal die Frage, Joe, wie hast du die Feiertage überstanden? Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Wie geht's dir allgemein? Ja, die Feiertage waren ganz angenehm, ganz recht entspannt eigentlich. Diesmal auch nicht, musste auch nicht zu lange mit der Familie verbringen. Hatte also auch dementsprechend Zeit, die Feiertage ein bisschen für mich selbst zu nutzen. Aber ansonsten natürlich jetzt immer noch ein bisschen beschäftigt, aber komme trotzdem immer noch ein bisschen zum Spielen. So, mir geht's eigentlich ganz gut. Und dir? Tatsächlich. Mir geht's auch ziemlich gut. Bei mir war es ein bisschen anders als bei dir. Ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht, bedingt durch gewisse Umstände. War aber auch alles okay auf jeden Fall. An sich war Weihnachten eigentlich ganz nett. Ich habe an Silvester gearbeitet, bin also relativ unspektakulär reingerutscht, war aber eigentlich ganz angenehm und okay. Ich bin ja eh nicht so ein großer Silvesterfeierer, von daher, bin ich ja so auch ganz damit zufrieden gewesen, obwohl ich dann im Nachhinein auch gedacht hatte, ein Kumpel aus Kanada war da, der derzeit in Kanada lebt, Henning von den Humoralpathologen, für alle, die parallel auch den Podcast hören, der war in Deutschland zu Besuch und mit dem habe ich nicht so wahnsinnig viel Zeit verbringen können und dann war eben Silvester so der Tag, an dem wir halt ein bisschen rumhängen können, da musste ich dann arbeiten, das war schon ein bisschen schade, aber insgesamt bin ich doch auch ganz gut reingerutscht, das war alles in Ordnung, definitiv. Und jetzt ist endlich 2015 da. Ich freue mich auf 2015. Wir werden es ja nachher in der Vorschau für das Jahr dann noch ansprechen. Ich bin ziemlich gespannt auf 2015, auf die Spiele, die alle kommen werden. Ich habe richtig Bock. Aber eins nach dem anderen natürlich erstmal. Wir steigen ein, logischerweise mit dem Jahresrückblick zum Jahr 2014. Auch gleich ein Disclaimer vorweg quasi. Wir wissen jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier gerade anfangen aufzunehmen, noch nicht 100% genau, ob wir da 1 oder 2 Folgen draus machen. Das müssen wir relativ spontan entscheiden. Das ist so viel, das lässt sich super schwer einschätzen, wie lange wir da wirklich für brauchen. Das machen wir nachher spontan. Das heißt, also wir werden nachher gegebenenfalls unterbrechen und dann machen wir 2 Folgen draus. Kann aber auch sein, dass wir es wirklich back-to-back in einer machen. Was ich ein bisschen bezweifle, um ehrlich zu sein. Das schauen wir mal. Die Folge hier werdet ihr auf jeden Fall Montag kriegen mit der Rückschau auf 2014 und die Vorschau für 2015 kommt wahrscheinlich Dienstag dann. Das müssen wir dann mal sehen, aber auf jeden Fall auch noch im Laufe der Woche. Und dann würde ich sagen, um auch jetzt gar nicht viel mehr groß Zeit zu verschwenden, steigen wir vielleicht gleich ein ins Jahr 2014. Wir werden das Ganze chronologisch machen, wir werden einfach durch die Monate durchgehen, werden auf die Spiele eingehen, logischerweise die wichtigsten, die so rausgekommen sind jeweils in den Monaten und außerdem auch natürlich auf die Dinge eingehen, die so nebenher passiert sind, also auf die größten News und Events und so ein Kram und am Ende werden wir nochmal ein Fazit ziehen, wie 2014 für uns so war, auch natürlich als das Konsolen-Launch-Jahr ja letztendlich, dass es war, auch im Vergleich zu PS3 und Xbox 360 vielleicht so ein bisschen, also einfach so ein allgemeines Fazit, wie es das jetzt das Jahr über gelaufen ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir an einfach mit dem Januar und der war jetzt nicht so besonders spektakulär, was ja auch nicht überraschend ist. Ich meine, Januare sind selten besonders spieleintensiv. Das Lustige ist, um als kleine Anekdote zu machen, ich mit ein paar anderen auf NeoGAF führe ich ja so eine Liste, so eine Backlog-Liste, wie viele Spiele aus dem Backlog wir spielen und wie viele Spiele wir neu kaufen. Und Januar ist der Monat, in dem die meisten Leute mit Plus rauskommen, weil niemand im Januar Spiele kauft und dann letztendlich nur Spiele gespielt werden, um am Ende dann doch wieder Minus rauszukommen. Ja. Ja, richtig. Und im Januar war jetzt auch, wie gesagt, nicht so richtig spektakulär. Beziehungsweise nicht so richtig spektakulär, weil nicht wahnsinnig viele Spiele rausgekommen sind. Dafür das Spiel, das im Januar rausgekommen ist, war wiederum, glaube ich, eines der Indie-Gems des letzten Jahres, nämlich Banner Saga. Banner Saga, das ja auch das einzige Spiel ist letztes Jahr, das einzige aktuelle Spiel, das ich letztes Jahr gespielt habe, Banner Saga. Ja, Banner Saga ist rausgekommen und war, glaube ich, von Anfang an gleich schon ziemlich beliebt in der Indie-Szene. Ich habe jetzt nicht mehr richtig in Erinnerung, habe aber das Gefühl, dass es davor jetzt nicht groß Aufsehen gab um das Spiel, so vor Launch. Es war jetzt kein Spiel, das groß erwartet wurde, auch unter den Indie-Spielen gibt es das ja immer öfter. Aber als dann rausgekommen ist, waren alle ziemlich begeistert. Zu Recht auch, wie ich finde. Ich meine, ich habe, glaube ich, auch schon mal drüber geredet im Podcast. Ein ganz fantastisches Spiel. Ich meine, du hast ja bisher noch nicht gespielt. Aber es kommt ja jetzt auch für die Vita dann noch raus, dieses Jahr. Genau, richtig. Darauf hast du ja von Anfang an gehofft, das wäre ganz lustig, dass du gleich gesagt hast, auf dem PC weiß ich nicht, ob ich so unbedingt spielen will, aber das wäre ja so ein Spiel, das gut für die Vita passen würde. Vielleicht kommt es ja noch für die Vita. Es hat jetzt zwar dann insgesamt über ein Jahr gedauert, aber es kommt tatsächlich für die Vita, ja. Und dann wirst du das wahrscheinlich auch mal zu Gemüte führen. Definitiv. Ich spiele ja gerade auch ein Strategie- Rollenspiel und die Dinger machen schon super viel Spaß, aber ich bin auch der Meinung, das ist wirklich so eines der Spiele, die so perfekt auf dem Handheld passen, weil Strategierollenspiele habe ich noch nicht mal gerne auf einer Home-Konsole gespielt, sondern irgendwie, dann kann man sich auch mal schön wirklich aufs Sofa setzen oder dann auch hin und her oder ins Bett und dort dann halt schön taktieren. Also das ist wirklich so ein Genre, wo ich das Gefühl habe, das passt wirklich am besten auf mobile Plattformen. Deswegen freue ich mich sehr drauf, dass das Spiel auch für die Vita erscheinen wird. Ja, ich glaube, ich finde auch, das passt definitiv sehr gut auf die Vita, so mit allem drum und dran. Ich spiele diese Spiele auch super gern durchaus auf dem PC richtig, kann mich da auch ganz gut reinfuchsen und ich muss auch sagen, wie gesagt, Banner Saga hat mir super gut gefallen. Das ist so ein Spiel, das so genau das, was es machen möchte, auch einfach quasi fast perfekt macht. Die Taktikkämpfe machen super viel Spaß, sind tatsächlich sehr, sehr taktisch auch, wenn man es möchte, auf jeden Fall. Die Story ist super schön, die ganze Welt, wie sie aufgebaut ist, Artstyle fantastisch, wirklich eines der schönsten Spiele der letzten Jahre in der Hinsicht und hat mir super gut gefallen tatsächlich, also war wirklich, also für alle, die es noch nicht gespielt haben, entweder auf die Vita-Version warten, wenn ihr eine Vita habt. Oder PlayStation 4 erscheint auch, man sollte ja nicht. Richtig, PlayStation 4 erscheint auch, ja. Oder einfach jetzt wirklich nochmal auf dem PC nachholen, es lohnt sich tatsächlich, es ist wirklich ein super, super gutes Spiel, man muss natürlich eine gewisse Affinität für so Taktikspiele muss man natürlich haben, Rundentaktik, das ist ja auch nicht unbedingt jedem gegeben, verständlicherweise, das ist schon auch mit Recht ein etwas kleineres Genre eher, aber... Aber würdest du sagen, dass es einsteigerfreundlich ist, weil, also, das ist bei diesen Spielen ja immer so ein bisschen das Problem, es gibt ein paar, du hast das Gefühl, wenn du da nicht schon ein bisschen Erfahrung im Genre hast, dann bist du völlig überfordert damit. Nee, das würde ich nicht sagen. Also du bist auf jeden Fall nicht völlig überfordert, wenn du nicht schon ein bisschen Erfahrung hast. Natürlich hilft eine gewisse Erfahrung damit. Ich würde aber auch behaupten, immer. Richtig. Aber ich würde auch behaupten, ich bin jetzt ja auch nicht der größte Rundentaktikspieler der Welt. Ich spiele es schon ganz gern und auch durchaus öfter, aber ne, ich bin jetzt kein Vollprofi, ja, der nur solche Spiele spielt. Das Spiel führt dich da sehr gut und langsam heran. Und an sich sind ja Taktikspiele, wenn du einfach das Grundprinzip verstehst, erstmal, dann ist ja nur noch deine eigene Logik gefragt, wie viel Zeit du halt in das Überlegen investieren willst. Und wenn du Spaß und sowas also, hast. Also meistens geht es ja dann auch eher dann darum, dass es gibt ja Taktikspiele, die haben sozusagen mehr verschiedene Mechaniken. Also ich denke da, glaube ich, eher an so ein Disgaea, das dich halt mit Mechaniken das, vollpumpt. Richtig. Da, also das ist überhaupt gar nicht der Fall. Das ist dann eher in der Hinsicht eher klassisch westlich. Du hast halt eben dann deine Figuren, die spezielle Fähigkeiten haben. Entsprechend musst du sie eben auf dem Feld platzieren. Es geht um Rundenstärke. Es geht darum, ob du erst die Rüstung angreifst zum Beispiel, um die zu zerschlagen oder direkt die Lebenspunkte angreifst. Welcher Charakter eben sich wo positioniert, damit er eben zum Beispiel noch mit im Fernkampf schießen kann, aber trotzdem außerhalb der Laufreichweite ist und dergleichen. Also es ist dann eher in der Hinsicht wirklich straightforward, charakterbasierend, dass du einfach wissen musst, was deine Charaktere können und was eben die Gegner können und entsprechend dich dann damit beschäftigst. Von daher glaube ich, ist das eigentlich relativ, ja, einsteigerfreundlich, würde ich behaupten. Es führt dich ganz gut an die ganzen Sachen da rein. Wie gesagt, eine gewisse Affinität dazu braucht man, aber wenn man gewillt ist, sich da ein bisschen reinzufuchsen, dann fände ich, kann man das schon sehr, sehr gut spielen, ja, würde ich schon sagen. Cool. Lohnt sich definitiv. Ja, definitiv, wie gesagt, ich glaube, eins der größten Indie-Spiele des letzten Jahres definitiv und auch absolut zu Recht ein sehr, sehr cooles Spiel. Leider ist, wie gesagt, im Januar sonst nicht so wahnsinnig viel passiert. Dafür war dann der Februar gleich von Anfang an schon ein wenig trauriger, nämlich Irrational Games dazu gemacht im Februar. Da haben wir damals auch noch drüber gesprochen. Für alle, die nicht mehr es auf dem Schirm haben, was da genau passiert ist. Ganz minimaler Recap ist letztendlich eigentlich, dass es nicht so war, dass jetzt Irrational Games hätte schließen müssen. Es war nicht so, dass sie große finanzielle Probleme hatten oder keine Aufträge mehr reingekommen sind, sondern ganz im Gegenteil, Ken Levine, der Studiochef, und so ein bisschen quasi auch derjenige, der für so Titel wie zum Beispiel auch Bioshock mitverantwortlich war, der hat ja auch schon damals an System Shock 2 mitgearbeitet, der hat beschlossen, dass er in dieser Form, wie es jetzt eben gerade mit dem klassischen Spielestudio in Beziehung zum Publisher Spieleentwicklung bei Irrational Games läuft, wie es bei den meisten klassischen Spielstudios eben ist, so wollte er eigentlich letztendlich nicht mehr unbedingt arbeiten, hat dann beschlossen, dass er die Firma verlassen würde und tatsächlich ist die Firma daraufhin dann auch geschlossen worden. Bis heute wissen wir ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie das jetzt im Verhältnis zueinander stand. Man hätte ja auch sagen können, man hätte auch ohne Ken Levine weitermachen können. Ich meine, das war auch nicht er da gegangen, sondern so ein bisschen auch der Kern des ursprünglichen Teams. Aber trotzdem, dass das Studio gleich geschlossen wird, war, glaube ich, nicht unbedingt zwangsläufig nötig. Aber anscheinend hat man eben diese Entscheidung getroffen. Ich hoffe auch in Absprache mit den Mitarbeitern. Aber so ganz genau die Hintergründe dazu kennen wir immer noch nicht. Ist tatsächlich, glaube ich, für viele auf jeden Fall ein Schock gewesen und auch durchaus traurig. Ich meine, Bioshock ist dann doch auch in dieser Generation kein absoluter Riesentitel, aber definitiv eine sehr, sehr geliebte Franchise. Und ich glaube, dass da doch tatsächlich so einige Leute ja ziemlich vom Kopf gestoßen waren von der ganzen Aktion. Davor war es halt auch ein Kritikerliebling und auch eines der, sage ich jetzt mal, eher unorthodoxeren Shooter, die wir die letzte Generation gesehen haben. Definitiv, ja. Und von daher, ich glaube, einer der Mitgründer von Naughty Dog, der hat das in der Naughty Dog-Dokumentation eigentlich recht gut auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, man kann heutzutage nicht einfach so aus dem Nichts so ein Studio raushauen, selbst wenn man das als Publisher möchte. Und sowas wie Irrational ist halt in dem Sinne auch so ein bisschen einzigartig und man kann so ein Studio nicht einfach eins zu eins ersetzen. Also Absolut, ja. Also von der Kreativität her und von der Qualität her der Spiele, die sie hatten, ist das auf jeden Fall ein Studio, was sehr vermisst werden wird. Und selbst wenn man jetzt die Einzelteile wieder zusammenbauen möchte oder so, das wird, glaube ich, ganz schwierig. Also dieses Studio hatte schon irgendwie was Besonderes und deswegen alle, inklusive mir, waren auch geschockt darüber, dass einfach so passiert ist. Also ich meine, man hört ja normalerweise immer vorher irgendwie, keine Ahnung, Studio hat Probleme, es gibt finanzielle Probleme, es gibt Probleme im Publisher und so weiter, aber das kam halt wirklich aus dem Nichts heraus. Ja, absolut. Das stimmt auf jeden Fall. Klar, also so ein Studio lässt sich nicht einfach so ohne weiteres ersetzen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, diese Leute sind ja nicht raus aus der Industrie. Also ich meine, ein Ken Levine und solche Leute, die sind ja alle noch, die, ne, arbeiten jetzt einfach woanders und machen andere Dinge. Aber klar, das ist natürlich so ein Studio, ist ja auch immer einfach die Beziehung der Leute untereinander. Das ist immer dieses kreative Zusammenspiel auf jeden Fall. Und das ist natürlich jetzt einfach ein Stück weit in der Form auf jeden Fall weg. Das ist tatsächlich schon durchaus schade. Wie gesagt, ob wir da jemals irgendwie wirklich über die ganz genauen Hintergründe erfahren, vielleicht war es eigentlich so straightforward und Ken Levine hat gesagt, ich will das so nicht mehr, ich möchte ein bisschen Veränderung, ich mache was anderes. Und dann hat der Rest des Teams gesagt, okay, dann lösen wir uns lieber auf, weil wir so nicht weitermachen wollen. Das kann ja einfach so gewesen sein, so. Aber ja, wie gesagt, so ganz, ganz sicher sind wir uns dann nicht. Trotzdem auf jeden Fall sagen wir erstmal eine traurige Nachricht. An Spielen gab es dann auch nochmal zwei, über die wir jeweils die auf jeden Fall reden müssen. Eins vor allem, wo du gesagt hast, müssen wir erwähnen, und das ist nämlich Bravely Default. Und dann, ja, schieß mal los, warum Ja. du meintest, das muss auf jeden Fall mit in die Übersicht Ich hinein. denke, Brave Default ist in dem Sinne wichtig. Also ich habe es selbst leider noch nicht gespielt. Es ist eines dieser Backlog-Spiele, was bei mir die ganze Zeit rumhängt. Aber Bravely Default ist in dem Sinne interessant, wie für alle, die es nicht wissen, ist ein 3DS-JRPG von Square Enix entwickelt, ursprünglich mal als Nachfolger des Final Fantasy Spin-offs Warriors of Light geplant, was damals ein Final Fantasy Spin-off war, das so an die alten NES, Anfang SNES-Teile erinnerte, also sehr klassisch mit Job-Wechsel-System, und Bravely Default war dann irgendwann, sollte er ursprünglich als Nachfolger, also auch mit Final Fantasy-Namen entwickelt werden, aber haben sich irgendwann entschlossen, naja, wir machen doch eine eigene IP hier draus, aber man merkt auf jeden Fall, dass es sehr inspiriert ist von Final Fantasy. Es hat, wie gesagt, dieses klassische rundenbasierte Kampfsystem, es hat die klassischen Jobsysteme, aber auch einige, sage ich jetzt mal, Gameplay, sage ich mal, kleine Mechaniken, die sie reingemacht haben, die sozusagen die Nachteile dieses alten klassischen Spiels ein bisschen versucht haben, sage ich jetzt mal, zu mindern. Zum Beispiel, du hast eigene Regler, was Random Encounters angeht und so weiter. Also du hast noch Zufallskämpfe, du kannst selbst regeln, ob du sie haben möchtest oder wie viele du haben möchtest oder nicht, was halt in diesem Setting, glaube ich, sehr relativ viel Sinn macht. Und hat ein super cooles Art-Design, ein Kampfsystem, was die Vorteile des rundenbasierten Kampfsystems mehr oder weniger übernommen hat und durch kleine Verbesserungen eben versucht hat, sagen wir, modernes JRPG-Design rüberzubringen. Und es ist im Westen extrem erfolgreich gelaufen, was ein bisschen überraschend war, vor allem für Square Enix, weil Square Enix hat das gar nicht selbst gepublished, sondern Nintendo musste dann extra das publishen, damit es überhaupt im Westen rausgekommen ist. Und es hat sich mega gut verkauft. Es hat sich besser verkauft als das eigentliche Final Fantasy Flaggschiff, was, glaube ich, entweder auch im Februar oder im März erschienen ist, nämlich der dritte Teil von Final Fantasy 13. Was zum einen dazu bei Square Enix, glaube ich, erstmal für ein Umdenken gesorgt hat, dass sie gesagt haben, naja, vielleicht können klassische japanische Spiele doch im Westen sich verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast mal direkt erwähnt habe, aber ich glaube, ich habe Doch, mich schon doch. mal darüber aufgeregt. Ja, Und wir zum haben uns anderen da schon mal natürlich drüber auch, unterhalten, ja. dass, sag ich mal, auch das klassische, also die klassischen JRPGs im Westen durchaus immer noch erfolgreich sein können, wenn man es denn richtig macht. Und ich weiß, dass im Endeffekt Brave Default jetzt durchwegs eigentlich gute Kritik gekriegt hat. Manche haben gesagt, die zweite Hälfte war nicht ganz so gut, das kann ich jetzt selbst noch nicht beurteilen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass das Spiel vielleicht auch wirklich wieder so eine Art Trendwende oder, sage ich mal, vielleicht so ein Wachruf auch an die japanischen Entwickler sein könnte, zu sagen, naja, auch solche Spiele können sich auch durchaus im Westen verkaufen. Deswegen glaube ich, war das ein recht wichtiges Spiel. Und wie gesagt, soll auch richtig gut sein, wer ein 3DS hat, sollte das auf jeden Fall auch mal sich näher anschauen. Ja, definitiv. Ja, es ist, Und es hat glaube fantastische Musik, das habe ich völlig vergessen. Das weiß ich auf jeden Fall. Es hat einen fantastischen Soundtrack, vielleicht den besten Soundtrack des letzten Jahres. Okay, sehr gut. Ja, nee, du hast auf jeden Fall mal kurz erwähnt, ich weiß, dass du dich im Podcast auf jeden Fall auch mal darüber aufgeregt hast, dass es wieder dieses typische Unwissen von Square Enix in Bezug auf, was macht denn japanische Spiele im Westen irgendwie relevant und erfolgreich, dieses, oh, dieses Spiel ist eigentlich nur für den japanischen Markt und irgendwie scheint es den Leuten zu gefallen, das ist ja ganz komisch. Wir haben immer gedacht, wir müssen unsere Spiele speziell im Westen anpassen, damit das funktioniert. Ja, da hast du dich durchaus drüber geärgert. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Auch sehr ausführlich drüber geärgert. Zu Recht auch auf jeden Fall. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich habe mich auch mal wieder gefragt, warum Square Enix es immer noch nicht verstanden hat, wie sie im Westen funktionieren und warum sie im Westen funktionieren. Da wir gerade bei Square Enix-Bashing sind. Ja, kommt dann auch schon gleich etwas, was mich dann letztes Jahr, da habe ich jetzt auch schon sehr ausführlich drüber geredet, mal was Kurzes, war Thief, auch das kam im Februar raus. Ich glaube, dazu müssen wir jetzt nicht mehr wahnsinnig viel sagen, jeder, der den Podcast im letzten Jahr so ab und an gehört hat, ich habe mich da wirklich... Ich glaube, das war schon vorletztes Jahr eher, so im Vorfeld der Veröffentlichung. Ja, ich glaube, ich habe mich da konstant durchgehend drüber aufgeregt irgendwie, bis es dann wirklich, du hast wahrscheinlich recht, vorletztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich dann irgendwann, als er endlich draußen war, habe ich mich, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig drüber aufgeregt, aber letztendlich das Spiel war, glaube ich, letztendlich kein kompletter Griff ins Klo. Ich glaube, für die meisten Thief-Fans aber doch schon nicht das, was es hätte sein sollen und vor allem auch hätte sein können. Es war einfach ein mittelmäßiger bis guter Schleich-Action-Titel. Und das, glaube ich, hat sich auch in den Verkaufszahlen allem anderen niedergeschlagen. Es war jetzt auf jeden Fall kein totaler Reinfall, aber es war auf jeden Fall auch nicht so erfolgreich, wie es, glaube ich, hätte sein können und sie es vielleicht auch ein bisschen erhofft hätten. Und damit ist, glaube ich, auch vielleicht wieder so der Anfang des Endes einer versuchten Wiederbelebung einer alten Franchise. Ich glaube nicht, dass sie da nochmal mehr groß draus machen. Ich glaube, dafür war es nicht erfolgreich genug. Lässt sich natürlich schwer einschätzen, wer weiß. Aber ich glaube, das hat sich dann damit schon auch erledigt mit dem Reboot. Viele Dinge einfach, die, glaube ich, so hätten klappen müssen, die nicht geklappt haben. Viele haben gesagt, eben gerade das Deep-Sein fühlt sich nicht ganz so wirklich gut an, dass man die ganze Zeit alle Levels einfach nur durchsucht nach den größten Kleinigkeiten. Vielleicht ein bisschen zu einfach der Action-Weg und. Wie gesagt, kein schlechtes Spiel, aber definitiv auch, ja, es hätte wesentlich mehr sein können. Sagen wir es einfach so. Und damit ist dann der Februar schon durch. Ich glaube, das Thief brauchen wir sonst nicht mehr viel mehr sagen. Und dann gehen wir in März und dann wird es schon wesentlich spannender, weil erstmal wesentlich mehr Titel veröffentlicht wurden, auch gerade große Titel. Und glaube ich, eine der größten Nachrichten des Jahres auf jeden Fall gedroppt ist. Zum einen, quasi in direkter Verbindung zu dieser riesigen Nachricht, wurde Project Morpheus angekündigt von Sony. Und zum anderen wurde die andere VR-Brille, die derzeit in Entwicklung ist und jetzt auch wahrscheinlich die ist, die demnächst dann auch endlich rauskommt, nämlich Oculus Rift, wurde von Facebook gekauft. Und ich weiß auch, dass das damals, als das passiert ist, tatsächlich ein Riesending war. Da haben wir wirklich wochenlang drüber geredet. Ja, vor allem war das ja damals, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wir haben in der Woche, also in der Folge davor, haben wir über Morpheus gesprochen und dann haben wir nämlich diskutiert über VR. Ja. Noch ohne das Wissen, dass Oculus von Facebook gekauft wird. Und zwei Wochen später mussten wir komplett neu drüber reden, nachdem Facebook es gekauft hat. Das war wirklich mega absurd. Und ich weiß nur noch, ich hab das irgendwann nachts irgendwie im Twitter fahren, Merlin hat gearbeitet, ich habe eine SMS geschickt und ich kam rein. Was? What? Ja, in der Tat. Das war auf jeden Fall ein spektakulär. Deswegen kann ich mich auch so gut daran erinnern, weil ich nämlich auch noch genau weiß, wie du mir diese SMS geschrieben hast. Und ich habe das gelesen und gedacht, wie, was? Moment, hä? Von Facebook? Für wie viel Geld? Das war tatsächlich ziemlich spektakulär. Wir können jetzt auf jeden Fall schon sagen, nachdem das Ganze ja schon fast ein Jahr her ist, es ist tatsächlich, hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich meine, sie haben ja von Anfang an angekündigt, dass es jetzt erstmal so weitergehen soll. Auch der Spielefokus soll eigentlich erstmal derselbe bleiben. Sie versuchen zwar irgendwie dann in Zukunft sich wahrscheinlich ein bisschen mehr in eine etwas Mainstream-orientiertere Richtung zu bewegen, aber erstmal sollte das schon so bleiben, dass es eben hauptsächlich um Games erstmal geht und das scheint auch immer noch der Fall zu sein. Noch wissen wir nicht viel mehr über die letztendliche Version, die dann veröffentlicht wird. Wir haben uns ja damals dann gesagt, naja, wir sind da super unzufrieden mit, weil es halt eben Facebook ist und es geht ein bisschen ums Prinzip, aber so grundlegend glauben wir ja schon, dass ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr aggressives Funding und auch eben für Marketing und so ein Kram durchaus positiv sein kann für das Projekt. Wir haben auch so ein bisschen gehofft, dass man dadurch entsprechend einen etwas, sagen wir mal, annehmbaren Preispunkt hat später, wenn das Ganze dann veröffentlicht wird. Was da jetzt letztendlich davon der Fall ist, können wir natürlich logischerweise noch nicht sagen, weil es noch nicht rausgekommen ist. Die Sachen gelten immer noch, logischerweise, so ein bisschen diese Erwartungen. Aber es war auf jeden Fall eine riesige Nachricht. Meine Güte. Also ich meine, Facebook kauft Oculus Rift. Zumal, glaube ich, Facebook für viele trotz der Einkaufstour, die sie da schon gemacht haben, erstmal kein besonders wahrscheinlicher Kandidat dafür war, nee, um sowas wie Oculus zu überhaupt kaufen. Überhaupt nicht. Alles, was da vorher so war, wie Instagram und diese ganzen Geschichten, da gab es so einen direkten Zusammenhang des sozialen Netzwerks, aber Oculus passt natürlich dann im Nachhinein, wenn sie sagen, sie wollen ein großsoziales Netzwerk, wo man sich virtuell treffen kann und virtuell auf einem Campus in der Uni studieren kann und virtuell einkaufen gehen kann und, und. Das macht natürlich alles erstmal Sinn, aber auf dem Papier war Oculus zu dem Zeitpunkt eine Firma, die hat eine Virtual Reality Brille für Spieleentwickler und nichts anderes. Und das war, glaube ich, dann schon ziemlich spektakulär. Definitiv. Und ich meine, als Konsolenspieler Morpheus war in dem Sinne ja auch in dem Sinne nicht spektakulär, weil man nicht damit gerechnet hat, weil es gab ja schon Gerüchte, dass Sony eben an so einer Brille arbeitet. Ja. Aber dass sie es eben jetzt doch tun und ich habe es leider noch nicht ausprobieren können. Auf der Gamescom hätten wir uns leider irgendwie auf gut Glück anstellen können, aber haben es nicht gemacht, weil es doch recht aussichtslos aussah. Ja. Aber das, was man ein bisschen gehört hat, hört sich auch so an, als wäre die Sony-Brille zumindest auch schon in einem Stadium, dass sie auch schon richtig gut funktioniert. Und man ist sich aber auch da immer noch nicht ganz sicher, wann kommt das denn ungefähr raus, wie viel wird das Ganze ungefähr kosten. Aber ich denke, was man im März auf jeden Fall dann gut mitnehmen konnte, ist, dass auf jeden Fall VR auf jeden Fall keine weite Zukunftsmusik mehr ist. Nee. Sowohl für PC als auch für Konsolen. Und wenn du dann eben zwei, sag mal, Powerhäuser dahinter hast, wie eben Sony und Facebook, dort davon ausgehen kannst, dass das nicht irgendwie untergehen wird. Ja. Und von daher war das, glaube ich, schon für Virtual Reality an sich ein sehr, sehr spannender Monat. Und ich bin auch immer noch gespannt, auch wie Morpheus sich entwickeln wird. Ich meine, du hast auch schon gesagt, Oculus wahrscheinlich der Kandidat, der eher erstmal rauskommen wird, aber auch Morpheus sieht aus, als hätte das super viel Potenzial und dadurch, dass die PS4 jetzt auch so erfolgreich ist, sowieso noch viel mehr. Ja, absolut. Dementsprechend. Da kann und wird noch einiges gehen wahrscheinlich, ja. Definitiv. Sind wir jetzt, wie gesagt, einmal gespannt. Ich meine, so lange kann es eigentlich nicht mehr dauern, bis dann tatsächlich auch Oculus rauskommt im Laufe des Jahres, hoffen wir. Und das wäre natürlich schon ziemlich spektakulär dann, wenn man jetzt erstmal weiß, wie das letztendlich läuft und aussehen wird. Ja, kommen wir jetzt zu den Spielen. Allen voran, glaube ich, im März eins der Spiele, das letztes Jahr dann doch auch auf sehr vielen Best-Games-Listen gelandet ist. Völlig zu Recht auch, wie du garantiert auch gleich sagen wirst, nämlich Dark Souls 2. Richtig. Good old Dark Souls 2, zu dem ich immer noch nicht sagen kann, weil ich es immer noch nicht gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erwähnt habe, aber es kommt ja eine nächstes Jahr noch, oder nee, dieses Jahr, sorry, ich bin ja schon 2015, ja, eine so eine Art Game of the Year Edition raus, sowohl für die Next-Gen-Konsolen auch für den PC, ja. wo auch die DLCs alle schon mit dabei sind, kommt im April raus und es hat nur wieder dazu geführt, dass Merlin sich jetzt wieder überlegt, oh, bis April warten. Ja, und Merlin hat sich vor allem auch dann dazu entschieden, bis April zu warten. Das Problem ist tatsächlich bei mir, dass ich das Gefühl habe, es ist jetzt eh schon egal, es ist jetzt schon so lange her und wenn es dann irgendwie wirklich eine Next-Gen-Version gibt mit besserer Grafik, mit besseren NPCs, ich meine, sie haben ja wirklich einiges überarbeitet, plus allen DLCs, dann sehe ich irgendwie nicht so richtig eines mehr jetzt zu kaufen. Ich meine, es war gerade der große Steam-Holiday-Sale, der sehr erfolgreich für mich war, ich habe super viel Kram gekauft. Und Dark Souls war logischerweise auch unter den Angeboten und ich habe gesagt, kurz davor war eben diese Nachricht gekommen von wegen, es wird eine Next-Gen-Version geben, sie kommt im April raus und sie wird so und so aussehen. Ich hätte mir gehofft, dass es einfach ein bisschen später passiert wäre, diese Nachricht. Weil dann hätte ich mir, glaube ich, Dark Souls 2 einfach schon gekauft gehabt zu dem Zeitpunkt. Wäre mir egal gewesen. Aber nachdem ich das schon wusste, habe ich gesagt, jetzt will ich es mir auch nicht mehr kaufen. Weil die paar Monate machen für mich keinen Unterschied mehr. Ich habe eh schon viel zu lange gewartet. Ich habe eh schon den großen Fehler gemacht, nicht von Anfang an einfach zu kaufen und zu spielen. Jetzt ist auch egal. Dann warte ich lieber wirklich auf die definitive Version quasi. Und letztendlich habe ich es immer noch nicht wieder gespielt. Aber ich meine, immerhin du hast es gespielt, ja. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, es sind einige Game of the Year Awards, die dabei rumgekommen sind und du hast ja auch schon gesagt, es war definitiv gerechtfertigt und super. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was dazu, Dark Souls 2. Ich glaube, Dark Souls 2 habe ich auch schon relativ viel gesagt und auch da muss ich ja sagen, ich meine, Dark Souls 2, glaube ich, hat jetzt in der Gamer-Community auch oder vielleicht auch unter Hardcore-Spielern vielleicht einen nicht ganz so guten Ruf gekriegt, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, wenn sich nämlich viele Spiele dann immer wieder dann sich hinterfragt haben, okay, wie gut war denn das Spiel jetzt, wenn ich das jetzt unabhängig von Dark Souls 1 bewerten würde, würden alle immer noch sagen, es war ein fantastisches Spiel. Ich würde auch sagen, es war ein sehr gutes Spiel. Ich habe gleich als rauskomme, ich habe es mir zu Launch gekauft und ich habe es auch ähnlich wie den Vorgänger eigentlich nicht aus der Hand legen können, habe dann auch so innerhalb von einer Woche oder so durchgespielt. Und ja, es hat auf jeden Fall seine Schwächen. Es hat auch gewisse Elemente, wo oder es gibt auch ein paar Sachen im Gameplay, wo ich sagen würde, es ist nicht so gut wie der Vorgänger. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer wieder zu Gedächtnis rufen muss, wie gut der Vorgänger war. Ja. Also ich habe mir auch zuerst habe ich mir gedacht, okay, soll ich jetzt eigentlich ein bisschen enttäuscht sein oder soll ich einfach damit zufrieden sein, dass ich so viel Spaß hatte? Und ich habe mich dann irgendwann letztendlich gesagt, ich sollte zufrieden mit dem Spiel sein, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, dass es immer noch so ein gutes Spiel war. Der Vergleich mit Dark Souls ist ein sehr, sehr schwieriger Vergleich. Ich glaube, Merlin und ich haben schon oft darüber geredet. Merlin würde selbst sagen, der Vergleich ist fast ein bisschen unfair, weil fast jedes Spiel gegen Dark Souls verlieren würde. Ja. Dementsprechend ist das eine Messlatte, die, glaube ich, nicht, sage ich mal, richtig angemessen ist, um, sage ich, die Qualität dieses Spiels zu werden. Weswegen ich das Gefühl habe, Dark Souls 2 hat ein bisschen mehr Fett abbekommen, als es nötig gewesen wäre oder als es auch verdient hätte. Und dementsprechend war ich dann auf jeden Fall damit einverstanden, dass es auf jeden Fall nicht immer Game of the Year gewonnen hat, aber auf jeden Fall immer unter den Kandidaten für Game of the Year war, weil das war es definitiv, fantastisches Spiel. Ich werde jetzt nicht nochmal ins Detail gehen, aber ja. Jeder, der Dark Souls 1 gespielt hat und ein bisschen abgeschreckt wurde von den, sage ich mal, etwas negativen Meinungen zu Dark Souls 2, lasst euch davon nicht ablenken. Spielt einfach dieses Spiel und versucht einfach im Kopf auszublenden, dass es noch Dark Souls 1 gab und versucht das Spiel einfach unabhängig davon zu werden. Ist immer noch ein fantastisches Spiel. Also ja. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Und wie du es auch gerade schon gesagt hast, wir haben schon oft genug drüber geredet, gegen Dark Souls 1 ist es halt einfach schwierig. Dark Souls 1 hat ungefähr schon das perfekt gemacht, was es perfekt machen wollte und war damit auch so erfolgreich, dass es dann halt schwer zu toppen ist. Und wie ja auch, wie gesagt, schon die ganzen Game of the Year Awards und gezeigt haben, es war trotzdem immer noch ein fantastisches Spiel. Selbst wenn es vielleicht im Vergleich mit Dark Souls 1 das etwas schwächere Spiel ist, ich meine, ein Spiel, das nur ein bisschen schwächer ist als Dark Souls 1, ist immer noch ein fantastisches Spiel. Das muss man sich definitiv immer wieder ins Gedächtnis rufen, von daher hast du absolut recht. Also das Spiel hat, glaube ich, ein bisschen mehr Negativität abgekriegt, als es definitiv verdient hatte. Und ja, das für alle, die es deswegen vielleicht noch nicht gespielt haben, ich will es unbedingt noch spielen. Ich freue mich total drauf. Ich brauche halt einfach noch ein bisschen, bis dann endlich in der richtigen Edition rausgekommen ist, die ich mir dann endlich kaufen kann. Und dann, ja, dann werde auch ich es endlich spielen. Und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr doll drauf auf jeden Fall. Ja, dann, wie gesagt, es ging in dem Monat gleich groß weiter. Es kam nämlich auch Titanfall im selben Monat raus. Und auch wenn wir jetzt im Nachhinein sagen müssen, Titanfall ist nicht so das große Ding geworden, war es, glaube ich, vor dem Launch schon so, dass viele Leute da einiges von erwartet haben. Also der Hype war auf jeden Fall riesig. Der Hype war riesig, ja. Ich meine, das Internet-Meme, das heute E3 vorletztes Jahr rumgang, Have you seen Titanfall? Ja. Es ging überall rum, es war dieses, oh Gott, jetzt kommt dieser fette Xbox-exklusive Multiplayer-Shooter mit Mechs und so weiter, Call of Duty mit Mechs. Und das war auf jeden Fall schon eines dieser ganz großen Dinger im März. Und auf jeden Fall. Ich glaube, rückblickend muss man sagen, also ich glaube, das Spiel ist bei den Kritikern durchaus gut weggekommen. Es war jetzt nicht das, sei jetzt mal, der absolute Kritikerliebling, aber alle haben gesagt, das ist ein mehr als solider Multiplayer-Shooter. Ja. Das einzige Problem war, dass dadurch, dass es wirklich ein reiner Multiplayer-Shooter ist, ich meine, viele fanden es ein bisschen schwierig. Also die Spieler haben, also es hat sich recht gut verkauft am Anfang, sowohl auf der Xbox One und später auch auf dem PC, als rausgekommen ist. Aber es hat sich dann doch recht schnell herausgestellt, dass die Spieler, die gespielt haben, entweder nur einen Modi gespielt haben und die Spielzeit noch immer winziger wurde. Und es dadurch auch immer schwieriger wurde, dann noch für andere Modi zum Beispiel Matches zu finden und die Spieler dann auch relativ schnell, dass ich das Gefühl hatte, dann auch irgendwie dann, ja, irgendwie langweilig wurde. Zumindest ist die Spielerzahl in kürzester Zeit rasant geschrumpft worden auf dem PC. Auf dem PC haben wir gesagt, kannst du kaum noch Multiplayer-Matches spielen, außer den Hauptmodus. Ja. Das war dann, glaube ich, schon so eine Art erste kleinere Enttäuschung im Jahr, auf jeden Fall. Was heißt so kleine? Ich glaube, tatsächlich ist es genug Leute gehabt, die da wirklich sehr, sehr viele von erwartet haben. Ich glaube, es war zum Teil schon echt eine ziemlich große Enttäuschung. Es ist natürlich einfach ein Problem. Ich meine, das ist natürlich das Studio, was dahinter steht. Du hast die Max gesehen. Ich war ja von Anfang an nicht besonders begeistert von dem Spiel, aber man muss trotzdem sagen, natürlich habe ich erwartet, dass es zumindest was Vergleichbares wird. Ich meine, das sind halt die Leute, die ehemals Call of Duty gemacht haben. Wohl der erfolgreichste Shooter der letzten 10 Jahre vielleicht so ungefähr. Vor allem Multiplayer-Shooter. Richtig, vor allem auch im Multiplayer. Super, super beliebt und erfolgreich. Dass es letztendlich so schnell wieder verschwunden ist, hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, es hat viele Leute überrascht. Wie gesagt, das sagt auch nicht unbedingt, lag noch nicht mal unbedingt an der Qualität des Spiels. Also allem Einvernehmen nach war es immer noch ein gutes Spiel auf jeden Fall, aber Ich glaube, mit dem Szenario, mit der Zeit, in der es rausgekommen ist und mit dem, was es sein wollte, mit diesem, die Erwartungshaltung eines Call of Duty, ohne wirklich Call of Duty zu sein, war einfach schwierig. Also gerade das ist ja immer wieder das Problem und das ist, glaube ich, auch etwas, was man in dem Zusammenhang wieder sehr gut sieht, ist halt, Kundenbindung bei Casual-Spielern ist halt schwierig. Also Casual-Spieler sind ja, also ne, Call of Duty Multiplayer ist halt so eine Sache, das spielen viele Leute, die nicht unbedingt Hardcore-Gamer sind. Es gibt auch viele Leute, die nichts anderes spielen als das. Und die sind nicht unbedingt die Leute, die sich darüber informieren, was denn die Leute, die ehemals bei Infinity Ward gearbeitet haben und das auch gegründet haben, was die denn jetzt mit einem neuen Studio, an einem neuen, also weißt du, das sind ja alles so Sachen, ja. Das kriegt da, kriegt, wir als Hardcore-Gamer kriegen das mit, was da läuft. Aber jemand, der sich da nicht groß mit beschäftigt, der kauft einfach das nächste Call of Duty, der weiß gar nicht, um das Titanfall existiert. Aber das Problem natürlich auch ein bisschen, dass natürlich es erschien im März, als auch die PS4 noch in in einem Maß verkauft hat, dass es immer noch, sage ich jetzt mal, Probleme gab, den Bedarf oder die Nachfrage überhaupt zu decken. Und ja. Ich weiß auch noch, dass im März die NPD-Zahlen ja auch super gespannt erwartet wurden. Und es war tatsächlich so, dass die PS4 sich trotz Titanfall im März besser verkauft hat als die Xbox One. Und ja. Das ist natürlich so ein Spiel wie Titanfall, was natürlich auch dann in dem Sinne sich verkauft, wenn du Freunde hast, die das spielen. Ich meine, das ist ja auch dieses klassische Call of Duty Phänomen. Wenn du halt einen Freundeskreis hast aus, keine Ahnung, 4, 5 Leuten, die halt alle Call of Duty spielen, dann spielen es natürlich alle auf der gleichen Konsole. Und wenn die PS4 sich natürlich besser verkauft, dann interessiert niemanden von denen Titanfall. Ja, das ist und, natürlich das große Problem. Klar, und das dazu sagen. Richtig, und ein reines Multiplayer-Spiel webt halt von seinem Multiplayer und wenn der halt, ja, wenn der halt tot ist, dann... Dann ist halt das Spiel auch tot. Ja. Ja, absolut richtig. Das muss man tatsächlich auch einmal dazu sagen. Es war einfach halt natürlich auch ein Xbox One-exklusives Spiel und die Xbox One gerade zu dem Zeitpunkt lief noch nicht so wahnsinnig gut. Und das ist natürlich dann, ja, spätestens dann ist halt irgendwie klar, dass es dann natürlich auch noch wesentlich schwieriger ist, überhaupt irgendwen zu erreichen. Es geht groß weiter letztendlich, nämlich mit Hearthstone. Hearthstone ist natürlich so eine, natürlich was anderes als so ein klassischer AAA-Titel wie zum Beispiel Titanfall oder auch eben so ein Titel wie zum Beispiel Dark Souls 2. Free-to-Play-Sammelkartenspiel von Blizzard. Ich glaube tatsächlich, dass wir das am Anfang, also ich das zumindest am Anfang, durchaus unterschätzt habe. Ja. Ich habe da nicht viel von erwartet. Ich habe es gespielt, fand sich besonders gut, bin natürlich aber auch selbst jahrelange Magic-Spieler, was, glaube ich, immer noch so ein kleines Problem dann auch einfach ist. Fand sich besonders gut, habe es dann irgendwie einfach nach der Beta, die ich gespielt hatte, schnell wieder sein gelassen und ich habe mich groß mit beschäftigt. Das plätscherte dann so vor sich hin. Der Veröffentlichungstermin im März ist natürlich so ein bisschen... Ja, sagen wir mal, schwer zu bewerten. Es lief davor eine offene Beta. Super viele Leute haben es davor schon gespielt. Das war so ein bisschen was wie Minecraft. Die letztendlich Veröffentlichung war gar nicht mehr so groß relevant, weil das natürlich trotzdem ein Meilenstein ist, aber schon sehr viele Leute schon vorher gespielt haben auch. Und mittlerweile ist es, glaube ich, neben sowas wie zum Beispiel League of Legends und Dota, eines der großen E-Sports-Spiele auch. Super viele Leute streamen mittlerweile auf Twitch und anderen Websites, wie sie nebenher Hearthstone spielen. Es ist tatsächlich einfach ein super, super großes Spiel geworden. Hätte ich, glaube ich, so nicht erwartet auf jeden Fall. Es ist ja auch keine schlechte Qualität oder dergleichen. Für mich war es einfach, wie gesagt, so ein bisschen zu oberflächlich und casual. Aber es scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Das heißt, es funktioniert sehr, sehr gut definitiv derzeit. Ja. Wie gesagt, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, man hätte es kommen sehen müssen, aber ich habe es damals auch nicht kommen sehen. Ich glaube, da ist auch einfach man selbst so ein bisschen so, ich weiß nicht, können das die Leute lustig finden? Ich finde es nicht so. Ja, es ist wirklich so interessant, wie man jetzt versucht, das irgendwie rüberzubringen. Aber klar, andererseits, wie gesagt, wie du schon gesagt hast. Andererseits war es halt Blizzard und es war Free-to-Play und es war, hätte man sagen können, ja. Es ist Blizzard, es ist Free-to-Play, es ist ein Kartensammelspiel. Das, es ist vor Prinzip ein casualiges Magic. All das sind ja so Dinge, wo man sagen kann, naja, das kann 100% super gut funktionieren. Warum auch nicht? Aber, wie gesagt, erwartet, glaube ich, haben wir es alle trotzdem nicht wirklich. Von daher, glaube ich, durchaus eine Überraschung. Tower of Ascension ist auch in dem Monat rausgekommen. Ich glaube, das erwähnen wir hauptsächlich aus privaten Gründen. Das bessere T4-Multiplayer-Spiel, das im März rausgekommen ist. Richtig. Womit wir wieder bei dem typischen Problem wären, dass so Sachen wie zum Beispiel Fall oder Shadow oder sonst welche Dinge... Oder Run. Richtig, viel zu oft in Spieltiteln auftauchen. Aber genau, das andere T-Fall, das eben ja super gut und super erfolgreich vor allem auch war, das wurde ja von einer einzelnen Person letztendlich entwickelt und der hat sich da, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut Geld mit verdient und arbeitet ja auch mittlerweile immer noch wieder an einem Nachfolger und an zusätzlichen Inhalten und so ein Kram. Der kümmert sich auch noch sehr gut darum. Hands down, also auf jeden Fall eines der besten Local Coop und Multiplayer gegeneinander, nicht um den Coop, sondern Multiplayer Splitscreen-Spiele oder auf einem Bildschirm-Spiele aller Zeiten. Und definitiv würde ich behaupten, das Beste, was man letzte Generation für nicht in Nintendo-Konsolen kriegen konnte. Macht einfach immer noch super viel Fun. Ich meine, da haben wir auch oft genug drüber geredet, über dieses Spiel. Ich glaube, mittlerweile sollte das jeder mitgekriegt haben, worum es dabei geht und warum das so super ist. Ist einfach eine fantastische Erfahrung. Es macht einfach super viel Spaß. Es ist komplex genug, dass man sich tatsächlich lang genug damit beschäftigen kann. Es ist aber einfach genug, dass selbst Laien innerhalb kürzester Zeit eigentlich verstanden haben, wie es funktioniert und Erfolge feiern können. Und auch gewinnen können. Genau, auch durchaus gewinnen können. Aber ohne das Gefühl, dass du irgendwie das irgendwie durch Rubberbanding oder sonst was, sondern sie gewinnen schon wirklich mit eigenem Geschick. Und das ist absolut, diese absolut schwierige Balance, die es in so einem Multiplayer-Spiel irgendwie zu schaffen gibt. Und das haben sie einfach immer geschafft. Also ich bin immer noch so begeistert davon, wie gut dieses Spiel funktioniert. Tatsächlich, ja. Also wie gut es tatsächlich, wie du schon gerade gesagt hast, diesen Spagat hinkriegt zwischen genug Anspruch, dass es auch nach 1000 Partien immer noch Spaß macht, weil man das Gefühl hat, man kann immer noch besser werden. Und trotzdem eine Einsteigerfreundlichkeit, die wirklich ihresgleichen sucht. Ich meine, super gutes Beispiel, wir haben ja mehrere Towerfall-Partys gehabt mit Leuten, die sonst nie einen Controller in der Hand haben und auch nicht unbedingt viele Videospiele spielen. In die Hand nehmen, 5 Partien spielen, du hast die Grundlagen drauf, dann musst du noch ein bisschen das Dashen lernen. Und nach spätestens 10 Partien, die auch relativ schnell gehen, sind die Leute einfach drin. Und wir hatten selten, also ich meine, klar, es gibt schon Leute, bei denen man merkt, dass die einfach ein bisschen besser dann auch einfach darin sind, aber es gab selten irgendwie ganz, ganz klare Gewinner. Immer wieder auch Runden, wo dann wirklich die Leute, die das gerade zum ersten Mal spielen, auch einfach am Ende gewinnen. Absolut fantastisches Spiel in der Hinsicht. Muss man ja wirklich sagen. Damit auch eine der Groß-Indie-Perlen des letzten Jahres. Definitiv. Ich glaube immer noch, dass es tatsächlich im Vergleich auch zu anderen großen Indie-Spielen des letzten Jahres doch einfach ein bisschen unterm Radar fliegt immer noch. Ja, das ist natürlich das Problem Towerfall dadurch, dass es auch keinen Online-Multiplayer hat, natürlich. Und vor allem halt auch keinen Solo-Modus oder sonst irgendwas. Also du hast schon Solo-Modus, aber ich meine, das muss man auch mal sagen, der Solo-Modus ist abartig schwierig. Was heißt der Solo-Modus? Ist tatsächlich so, der Solo-Modus heißt Solo-Modus, aber wenn wir ehrlich sind, ist es eigentlich ein Koop-Modus, weil wir haben ihn im Koop gespielt und Henrik, den ja nun die meisten Hörer auch kennen werden, hat versucht Solo zu spielen und im Koop-Modus, gen Ende hin, haben wir zum Teil, wie viele Versuche haben wir für die Level gebraucht? 40 zum Teil, bis wir sie durch hatten? 40, 50, also das letzte Level habe ich irgendwann gedacht, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Richtig, also es ist einfach tatsächlich und der Gedanke, dass wenn man, ich meine normalerweise, wenn man zu zweit spielt, dann gibt's auch die doppelte Anzahl von Gegnern, aber das ist in dem Spiel nicht so. Wenn alleine spielt, ist sie genau die gleiche Anzahl von Gegnern. Wenn ich mir das nur vorstelle, ist das völlig unmöglich. Ja, in der Tat. Und das ist halt so ein bisschen, ja, also ich glaube, Solo-Modus kann man eigentlich knicken. Was gut funktioniert, ist Koop, das macht super viel Spaß. Und dann ist es durchaus noch schaffbar, aber ich glaube, alleine, ja, also es ist also 100% schaffbar, aber es ist schon sehr, sehr schwierig tatsächlich. Ja. Das muss man schon sagen. Nächstes Spiel auf der Liste, MGS5, Ground Zero, der spielbare Demo-Prolog zum demnächst erscheinenden Metal Gear Solid 5. Ja. Schwer zu sagen, was man davon eigentlich jetzt so hält, habe ich das Gefühl. Also ich meine, es gab ja erstmal die Anfang die Kontroverse, dass es für 30 Euro verkauft wurde. Obwohl man noch recht schnell durch das Spiel durch war. Ich glaube, man hat dann im Ende eingelenkt, hat es dann auch für 20 verkauft. Wo viele dann gesagt, okay, ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu viel, aber nehmen wir. Und zumindest war es dann die Resonanz zumindest so, dass wir gesagt haben, Konventions waren für das, was es war, ziemlich gut. Ja, und definitiv. War auf jeden Fall ein sehr guter Appetit haben für das, was dieses Jahr hoffentlich noch kommen wird. Sah auch wirklich schon, also das, was ich davon gesehen habe, sah auch wirklich hübsch aus und ich weiß nicht, es war halt anscheinend nur wirklich sehr kurz, aber alle Leute, die es gespielt haben, gesagt, wenn ihr ein Metal Gear Solid Fan seid, spielt es auf jeden Fall. Mittlerweile ist es natürlich auch noch viel billiger, kann man überall für noch viel weniger Geld kriegen. Ja. Und hat eigentlich nur noch dafür gesorgt, dass alle Leute, die sich eh schon auf Metal Gear Solid 5 gefreut haben, sich jetzt nur noch mehr freuen. Ja, absolut. Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich hätte ja am Anfang, oder ich würde es ja auch immer noch sagen, so richtig gefallen tut's mir eigentlich nicht, dass man das eben so macht. Aber wie gesagt, viele Leute haben schon gesagt, ich meine, letztendlich, wenn man es auch von der Spielzeit her mit dem vergleicht, was man heutzutage in manchen AAA-Produktionen kriegt, weil es waren so 5-6 Stunden oder so, dann ist es auch nicht viel weniger und dafür ist es da aber richtig, richtig gute und hochqualitative Unterhaltung. Ich glaube, das hat dann doch viele Leute wesentlich versöhnlicher gemacht mit dem ganzen, mit der ganzen Aktion auch. Und letztendlich, glaube ich, hat es tatsächlich doch noch dazu beigetragen zum Hype von Metal Gear Solid 5. Ich meine nicht, dass man jetzt unglaublich viel dafür tun müsste, um ein neues Metal Gear Solid zu hypen, aber... Nö. Ich meine, davon abgesehen ist auch Metal Gear Solid wieder so etwas, das hat einfach seine eingebaute Fanbase. Das ist nicht mehr so, dass man jetzt mega viele Leute damit irgendwie Also weißt du, man muss nicht mehr super viele Leute irgendwie davon überzeugen, dass Metal Gear Solid irgendwie einfach super ist. Die Leute, die Metal Gear Solid super finden, die fanden das schon immer super und das wird auch so bleiben. Und die Leute, die es bisher nicht gut fanden, die werden es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht gut finden. Es ist halt so Final Fantasy oder so ungefähr. Das hat einfach seine Fanbase und das wird auch immer so bleiben und die wird es auch immer kaufen und lieben. Aber ja, vielleicht einfach doch keine schlechte Idee, so einen Einstieg so zu machen. Ich glaube nicht, dass es wirklich Schule machen wird. Aber ich mein, in diesem Fall hat es so, solche Modelle gab es öfter mal. Gran Turismo ist ja dafür bekannt, ist eine Prolog-Version für 20 Euro noch vorher rauszuhauen. Ich meine, was natürlich auch daran liegt, dass solche Franchises, das sind japanische Franchises, die brauchen teilweise ewig, dass sie erscheinen und Fans sind dann einfach froh, wenn sie zumindest einen kleinen Happen dann kriegen können. Ja, das stimmt. Und ja. Ja. Und Metal Gear Solid 4 ist auch schon ein bisschen her, wenn ich so darüber nachdenke. Also von daher... Im Moment auf jeden Fall. Ja, das war doch recht erfolgreich eigentlich. Und das letzte Spiel, über das wir im Spiel reden werden, ist Infamous Second Son. Ja, das war der große PS4-exklusive Titel für den letzten Frühjahr. Ja. Und ich glaube, es war von den Kritiken her, war es ähnlich wie eigentlich die anderen zwei Infamous-Teile, wo alle gesagt haben, sind grundsolide, also auf jeden Fall auch gute Spiele, ja, aber auf jeden Fall kein bahnbrechendes Neuerfinden des Genres. Ja. Und ich glaube, das war bei Second Son genauso. Was, glaube ich, bei Second Son vor allem die meisten natürlich beeindruckt hat, war die Grafik. Also es sah auf jeden Fall wunderschön aus, die Effekte. Und vor allem dann auch, als Sony dann den Fotomode eingeführt hat, womit man dann auch sozusagen im Spiel dann auch wirklich schön choreografierte Fotos schießen könnte, haben wir wirklich erst dann gesehen, wie schön dieses Spiel aussieht. Also auch nicht nur rein, sag ich jetzt mal, vom technischen her, sondern auch, sag ich mal, vom Art-Design her. Ja. Und ich glaube, das war zumindest so ein Spiel, wo viele gesagt haben, es hat seine Schwächen, aber es lohnt sich trotzdem, irgendwie das Spiel zu haben. Ja, definitiv. Ich habe auch das Gefühl, dass das so eins der unspektakulären Spiele war. Also ich glaube, genau das, was die Leute erwartet hatten, das hat es letztendlich auch erfüllt. Und das war jetzt irgendwie nicht zu viel erwartet, so ungefähr. Ich glaube, die Leute hatten, wie du schon gesagt hast, so ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wie dieses Spiel sein würde und wurden letztendlich auch nicht enttäuscht. Es war einfach ein grundsolider Titel. Was ja auch nicht schlecht ist, pauschal. Ich meine, das bedeutet natürlich auch, dass man damit irgendwie 1000 Leute in einem Ofen hervorlocken kann, aber gleichzeitig die es erreichen wollte, hat es erreicht und die waren auch durchaus zufrieden. Von daher, glaube ich, war das durchaus genauso das, was sie haben wollten. Das Add-on, glaube ich, ist ja letztendlich auch dann noch ziemlich gut gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir das in unserer Liste haben oder nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es ja jetzt, da ist es ja diesen Monat im PlayStation Plus drin, ist ja auch standalone spielbar. Ich habe es auch schon runtergeladen, hast es noch nicht ausprobiert. Ich glaube, First Light hat ein bisschen auch gemischte Kritiken gekriegt. Manche haben gesagt, dass es vom Gameplay vielleicht doch ein bisschen repetitiv war, das Add-on. Viele haben aber gelobt, dass im Add-on der weibliche Charakter, der, glaube ich, in Second Son selbst erstmal nur Nebencharakter ist, die Hauptrolle übernimmt, eben im DLC komplett. Ja. Das wurde von vielen positiv gesehen, aber wie jetzt genau das jetzt noch genau angekommen ist, das weiß ich jetzt so spontan noch gar nicht. Also ja, so schlecht ist es aber, glaube ich, auch nicht angekommen. Nee, definitiv nicht. Ich glaube, es war eigentlich ganz erfolgreich gerade für ein Addon. Es war ja auch Standalone. Ich glaube, es hat sich doch noch ganz gut verkauft, auf jeden Fall. Ja, dann kam der April und da gab es an Spielen... Ja, wieder nicht ganz so viel, aber vielleicht doch etwas, über das man einigermaßen gut reden kann. Zum einen gab es Elder Scrolls Online, über ja, das jetzt gerade derzeit Gerüchte kursieren, dass es gegebenenfalls Free-to-Play gehen wird. Was mich nicht überraschen würde. Nee, mich definitiv auch nicht. Ja, Elder Scrolls Online, um es zusammenzufassen, die meisten Leute waren sich ziemlich einig. Es war zu wenig Elder Scrolls für ein Elder Scrolls und zu viel MMO für ein Elder Scrolls. Es war so ein bisschen zwischen beiden Stühlen. Die Leute, die einfach Elder Scrolls-Fans waren, die haben das Gefühl gehabt, warum sollte ich das spielen, wenn ich Skyrim spielen kann? Ich will diesen ganzen MMO-Gedödel nicht. Und die Leute, die MMO-Fans waren, haben gesagt, naja, viele Dinge, die im MMO eigentlich funktionieren sollten, funktionieren hier nicht, weil es eben so Elder Scrolls sich extra gemacht ist. Es hat einfach in beiderlei Hinsicht nicht funktioniert und hat sich, glaube ich, auch dadurch recht schnell in eine dieser typischen MMO-Nischen quasi verfrachtet, dieses... Es gibt halt WoW, es gibt noch ein paar Free-to-Play-Anwärter und da gibt es eben so eine kleine Handvoll MMOs, die so daneben in so einem parallelen Universum existieren und nicht so richtig relevant sind. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass man das mit Free-to-Play beheben kann, groß. Ich glaube einfach, dass das Spiel, wie ich gerade schon gesagt habe, durchaus zu Recht eben für diese beiden für diese Unentschiedenheit quasi kritisiert wird. Und ich glaube auch nicht, dass man sowas rauspatchen kann. Ich glaube, das ist grundlegendes Spielprinzip. Und damit funktioniert es, glaube ich, einfach in beider Hinsicht wirklich nicht besonders gut. Und ich glaube auch nicht, dass es dann Free-to-Play groß was dran ändern wird. Sind wir jetzt mal gespannt, ob es überhaupt Free-to-Play geht. Wie gesagt, das sind Gerüchte. Wir können das jetzt nicht irgendwie schon 100% einfach bestätigen. Also vielleicht um kurz so Kontext zu geben. Also die Gerüchte belaufen sich eben darauf, dass größere australische Videospielmarktketten die physische Edition eben aus dem Handel genommen haben. Spieler haben auch erzählt, dass man seit neuestem nicht mehr für 90 Tage ein Abo, nicht mehr für 180 Tage ein Abo abschließen kann, sondern nur für 30 und 90. Dass eben das Gerücht kommt, dass eben Bethesda langsam dann wahrscheinlich dann dazu übergeht, dann die Subscription-Modelle auslaufen zu lassen. Und ich meine, es ist ja auch nicht, das Spiel ist ja nicht nur deswegen, also wegen der, ich sage mal, eher geringen Spielerzahl, so wie es bekommen Problem, sondern natürlich auch, man darf nicht vergessen, im April sollte eigentlich die PC- und die Konsolenversion, also für die PS4 und die Xbox One rauskommen. Diese beiden Versionen sind bis heute nicht draußen. Ja. Es wird immer noch dran gearbeitet, laut neuesten Updates, und man hofft, dass es jetzt Anfang diesen Jahres jemand rauskommt. Aber jetzt, wo es auch die Gerüchte gibt wegen Free-to-Play, gibt es auch vielleicht Gerüchte, dass vielleicht mit dem Konsolen oder mit dem Launch der Konsolenversion dann eben das Spiel Free-to-Play gehen wird. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht so gut gelaufen, wie es sich vielleicht auch Bethesda erhofft hat. Ich meine, wir haben es ja auch davor schon so ein bisschen gesagt, dass es vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte. Du hast auch die Beta gespielt und hast gesagt so, Richtig überzeugen konnte es auf jeden Fall nicht nehmen. Ich meine, du wirst wahrscheinlich spielen, wenn es Free-to-Play wird. Willst du gleich nochmal, weiß nicht, ob ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren, also so ist es nicht. Ich habe auf jeden Fall von Anfang an ganz klar gesagt, ich werde da keine Monatsgebühr für bezahlen, auf keinen Fall. Habe aber auch gleich gesagt, dass ich durchaus nachvollziehen kann, warum sie eine Monatsgebühr haben wollen. Sie haben ja ganz am Anfang auch schon ganz klar die Fragen beantwortet, warum nicht Free-to-Play, und haben ganz klar gesagt, dass diese Art von Spiel, die wir machen wollen, lässt sich mit einem Free-to-Play-Modell einfach nur schwer realisieren und finanzieren. Sie haben eben dieses klassische WoW-Modell im Kopf gehabt, das Spiel über Monatsgebühr finanzieren, währenddessen an Add-ons arbeiten und dann eben im Jahresturnus ungefähr große Erweiterungen rauszubringen. Das passiert ja bei Free-to-Play im Normalfall nicht. Normalerweise laufen Free-to-Play-Spiele ja so, dass es immer wieder kleinere, durch Patches eingeführte Erweiterungen der Story gibt. Aber sie hatten eben dieses klassische WoW-Modell eben im Kopf und hatten, glaube ich, auch genau das, also wollten genau auch das machen. Und das ist schon richtig. Das kann man auch mit einem Subscription-Modell einfach auch so umsetzen. Das geht, glaube ich, mit Free-to-Play nicht. Wenn es jetzt Free-to-Play geht, werde ich es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Definitiv. Also ich glaube nicht, dass es mich groß begeistern wird. Ich glaube nicht, dass ich es lange spielen werde, aber eine Chance gebe ich ihm definitiv nochmal. Ich glaube, es könnte zumindest einen kleinen Boost geben. Wie gesagt, ich denke nicht, dass das irgendwie dadurch wirklich retten kann oder in die Abonnementzahlen bringen kann, die sie sich, glaube ich, erhofft hatten. Dafür müsste man tatsächlich sowas ähnlich, wie es bei Final Fantasy 14 gelaufen ist, tatsächlich einfach das Spiel nochmal rebooten, und das werden sie, glaube ich, auf gar keinen Fall machen. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Entsprechend, ja. Sehen wir jetzt mal, wie das in Zukunft läuft. Also mega erfolgreich ist definitiv nicht. Wo wir gerade bei Final Fantasy 14 waren, der Vollständigkeit halber, auch das ist im April eigentlich nochmal so gelauncht. Ja, also die PS4-Version ist im April gelauncht. Richtig. Auf dem PC war es schon ein bisschen früher und hat dann, glaube ich, auch dann dafür dann gesorgt, dass noch mehr Konsolenspiele dazugekommen sind. Ich weiß, auf der PS3 war es dann... Ich weiß es von jetzigen Mitspielen, auf der PS3 ist es spielbar. Ja. Aber es gibt dann doch viele Momente, an denen die PS3 wirklich an ihre Grenzen gebracht wird. Und Square Enix war dann in dem Sinne dann zum Glück so kulant, dass man den Leuten, die eine PS3-Version besessen haben, dann bis Silvester eigentlich die Möglichkeit gegeben hat, kostenlos auf die PC-Version zu upgraden, jetzt bis Ende März. Ich glaube, wir haben es die letzte Woche schon oft erwähnt, aber ich spiele es ja mittlerweile auch, Merlin auch, und ich muss sagen, es ist ein richtig gutes MMO geworden, ohne irgendwelche Vergleiche ziehen zu können. Aber da Merlin seit 2 Monaten mit mir spielt, kriege ich aber davon aus, dass es nicht so schlecht sein kann. Nein, ist es nicht. Also es macht, es ist kein klassisches, es ist so eine Mischung, ja, es ist genau das, was man sich erwartet. Es ist eine Mischung aus Final Fantasy und MMO. Es ist kein klassisches MMO, weil es eben einfach noch ein Final Fantasy ist, und es ist auch ganz gut so, und es ist auch gleichzeitig kein klassisches Final Fantasy. Es macht einige Dinge definitiv anders, als westliche MMOs das machen würden und vielleicht auch als die meisten asiatischen, zum Beispiel südkoreanischen MMOs das machen würden. Funktioniert aber in sich geschlossen auf jeden Fall gut, definitiv, sonst würde ich nicht mehr spielen. Ich war da ja auch am Anfang relativ skeptisch, habe gesagt, ich probiere es halt aus und dann schaue ich mal, aber tatsächlich, es macht durchaus sehr viel Spaß und funktioniert. Also das, was man machen möchte, das macht es definitiv gut. Und es ist ja auch Final Fantasy und damit erfolgreich, da muss man sich ja keine Gedanken drum machen. Das funktioniert definitiv. Ja. Nach dem Reboot ist es jetzt Erfolg. Ja, gut, klar, natürlich. Das war auf jeden Fall nötig. Ich meine, ich habe es ja davor nie gespielt, aber was ich davon gehört habe. Ja. war jetzt nicht so mega positiv. Das heißt also, das war anscheinend auch nötig. Jetzt läuft's auf jeden Fall. Natürlich traurig, dass wir überhaupt ein Reboot gebraucht haben. Ist auch eins der wenigen Spiele, das es überhaupt machen kann und nicht einfach trotzdem stirbt. Das sind einfach Final Fantasy Fans. Ich meine, wenn man eine Fanbase hat, die auch 11 so lange gespielt hat, dann weiß man, dass man der auch ein Reboot zumuten kann. noch eins dieser Spiele, die, glaube ich, vor allem deswegen interessant sind, weil sie eben etwas sehr Eigenes versucht haben, was man, glaube ich, auch tatsächlich nur in diesen Spielen findet, ist Child of Light, das noch rausgekommen ist. Ja. Das damals erste Spiel mit der UbiArt Engine. Also beziehungsweise das erste, das dann nicht für Rayman gebraucht wurde. Ja, richtig. Aber eben genau, mit nach diesem Konzept dieses, wir bauen als riesiger Publisher und als riesige Spielefirma ein Indie-Spiel. Also kein richtig, also wir bauen kein Indie-Spiel, sondern ein Spiel, das aussieht wie ein Indie-Spiel. Ja. Und ganz auch so gepreist, also so in dem Preispunkt sich bewegt. Genau, der Preispunkt, des Marketing geht in dieselbe Richtung, das Gameplay geht in dieselbe Richtung, diese Mischung aus Retro und sehr schönem Artstyle und solchen Geschichten. Das ist rausgekommen. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ähnlich wie Valiant Hearts. Ich glaube, es ist tatsächlich auch genau wie so ein Indie-Spiel eben in dem Bereich gelaufen. Ich glaube, in der Hinsicht war es auf jeden Fall super erfolgreich für Ubisoft. Ich glaube, sie haben gesehen, dass sie das durchaus machen können und damit auch erfolgreich sein können. Und es war ja dem Einvernehmen nach auch definitiv ein gutes Spiel. Definitiv. Also es sind beide Spiele. Ja, also ob ich es jetzt beide in einem Rutsch erwähnen, aber... Wir können ja mal kurz, ich meine, Valiant Hearts ist ja dann auch schon im Juni, das ist genau. Ja auch nicht mehr lang. Also ich glaube, Child of Light war auf jeden Fall schon eher im Blickpunkt als Valiant Hearts, was natürlich vielleicht auch drin ist, dass Child of Light natürlich so ein klassisches JRPG Gameplay-Design hatte, während Valiant Hearts dann eher, wo viele sich nicht gedacht haben, was ist das jetzt eigentlich, er ist eher so ein Adventure-Puzzler. Valiant Hearts war so ein bisschen auch ein Stück weit Educational Game fast, genau. Was ja dann Child of Light gar nicht war, ja. Und es hat auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, solide Kritiken gekriegt. Ich habe es leider auch noch nicht selbst gespielt, aber ich glaube, alle waren sich einig, dass das Artwork mit das Schönste war, was wir letztes Jahr gesehen haben. Ja, definitiv. Ich glaube, alle Backgrounds waren ähnlich wie die ganzen Vanillaware-Teile auch handgezeichnet und also das, was ich bisher gesehen habe und in HD, das sieht wunderschön aus. Auf jeden Fall. Also wenn man das in vor allem auch in Bewegung gesehen hat, die Animation des Haars, des Mädchens, das man eben spielt, wie die Gegner designt sind, wie die Welt sich auch bewegt und verhält, gerade in Animationen auch, da merkt man dann eben halt, dass da doch schon ein größeres Studio hintersteht, gerade weil die Animationen wirklich super, super gut sind. Echt ein super schönes Spiel. Und man hat auch gemerkt, wie schön oder wie gut diese, oder wie, ja, wie schön diese Engine einfach ist. Ja, was die Engine auf jeden Fall kann, definitiv, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, letztendlich bis heute muss ich halt sagen, Ubisoft ist immer noch der Einzige, der das macht. Also es ist ja auch ein schweres Konzept. Ich glaube auch nicht, dass es viele Leute tatsächlich so umsetzen könnten. Du brauchst doch dieses richtige Team dafür. Ich glaube tatsächlich, dass wenn du das jetzt bei EA versuchen würdest und es einfach an ein Studio weitergibst, ich weiß nicht unbedingt, ob jedes Studio sowas reproduzieren kann. Ist ja auch schwierig. Ich meine, der Look von Indie-Spielen entsteht nicht als Stilentscheidung, sondern die Art und Weise, wie Indie-Spiele entwickelt werden, gibt ein Stück weit auch vor, wie sie eben auf eine Art und Weise funktionieren. Das ist so 2D- Plattformer so viele gibt, das hat halt einen Grund. Die sind halt einfach relativ leicht zu produzieren. Außerdem ist Artstyle etwas, womit man sehr einfach quasi und billig viele Punkte sammeln kann bei Atmosphäre und Grafik. Und das jetzt einfach so willentlich zu reproduzieren mit einem wesentlich flexibleren Budget und einer ganz anderen Arbeitsvoraussetzung, ist auch einfach schwierig. Also ich weiß nicht, ob das wirklich jeder hingekriegt hätte. Deswegen muss man auch schon mal durchaus dazu erwähnen, das hat auch, glaube ich, deswegen so gut funktioniert, weil es eben einfach auch halbwegs realistisch als das funktioniert, was sie es haben wollen, nämlich als eine Art Indie-Spiel, auch wenn es, wie gesagt, logischerweise überhaupt gar nicht ist, weil Indie-Spiel kommt von Independent. Richtig. Das ist Ubisoft ja nun mal nicht. Ubisoft ist genau das Gegenteil davon. Hat durchaus funktioniert. Ich glaube, es gab auch einige Leute, die da ein bisschen skeptisch waren und gesagt haben, naja, wir finden das ein bisschen assi, dass Ubisoft quasi auf der Welle der Indie-Spiele mitreitet. Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es bei Ubisoft nicht wirklich darum ging. Und ich glaube, auch im Nachhinein ist es recht schnell versiegt. Derartige Kritik. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass Ubisoft einfach mit dieser UbiArt Engine, die sie ja dann auch eben wirklich als Engine vorgestellt haben und die beiden Spiele irgendwie auf eine Stufe gestellt haben mit der Engine und wirklich auch die Engine beworben haben, ging es ihnen, glaube ich, tatsächlich eher um Look und Feeling und nicht wirklich darum. Ja, und um ganz ehrlich zu sein, selbst wenn sie jetzt Piggyback gemacht hätten, wenn wir dafür mehr Spiele wie Valiant Hearts dafür kriegen würden, würde ich sagen, ja, warum auch nicht? Hockt euch halt auf den Zug. Ja, definitiv. Und wie gesagt, sie sind auch sehr, sagen wir mal, offen damit umgegangen, dass es eben trotzdem von ihnen war. Dass es eben trotzdem Ubisoft-Spiel ist und eben kein Indie-Spiel. Sie haben nicht versucht, das Ganze zu verstecken und es versuchen, irgendwie unter einem anderen Label oder so einen Kram rauszubringen. Ja, also ich fand auch definitiv, sah sehr, sehr gut aus und hat einfach das auch geschafft, was es eben machen wollte. Cooler Titel, sollte man sich vielleicht nochmal angucken. Dann sind wir im Mai und da war der eigentlich mittlerweile schon wieder völlig irrelevant gewordene Atari Landfill, habe ich das Gefühl. Atari Landfill war, als es damals passiert ist, war es ziemlich spektakulär. Ich glaube, im Nachhinein haben viele Leute realisiert, es war halt letztendlich, also ja, also ich glaube, es war groß in den Nachrichten. Viele Leute haben darüber geredet. Im Nachhinein ist den ganzen Leuten aufgefallen, warum eigentlich. Wir haben letztendlich etwas gefunden, von dem wir eigentlich schon wussten, dass es da war. Und es sind letztendlich auch nur alte Atari-Spiele, die keiner mehr gebrauchen kann. Also das ganze Ding war schnell wieder an den Tisch gefallen. Es war dieses, das ist voll das Riesending, alle reden drüber. Dann wird auch eine Doku angekündigt. Ich weiß gar nicht, was der geworden ist, ehrlich gesagt. Und einen Monat später hatten es alle vergessen, dass es jemals passiert ist, weil es eigentlich nicht so wirklich relevant war. Was natürlich so ein bisschen, ja, sehr prototypisch logischerweise für Nachrichtenpolitik und so ein Kram ist. Ich finde auch im Nachhinein auch, muss ich sagen, letztendlich so spektakulär ist es nicht. Aber trotzdem irgendwie lustig. Es war halt einer dieser großen spielebezogenen Urban Myth. Und, ja. Die auch sich lange gehalten hat, ich meine. Ja, das ist, wie gesagt, das ist halt eigentlich so ein bisschen das Problem. Es ist halt, glaube ich, auch deswegen so gewesen, weil es halt unspektakulär war. Wir haben gesagt, wir machen jetzt mal die erste Probegrabung, da wo wir vermuten, wo es ist. Sie finden es sofort und es ist einfach genau das, was im Urban Myth stand. Das ist überhaupt gar keine, also weiß ich mal, so ein Urban Myth ist auch deswegen interessant, weil man nicht genau weiß, was ist davon jetzt wirklich realistisch, was stimmt davon, was nicht. Aber es war, nein, es war genau so, wie alles immer geglaubt hat, wie es gewesen ist. Deswegen war es halt einfach so ein bisschen unspektakulär. Tatsächlich. Vielleicht noch kurz zu einem Mini-OT-Housekeeping. Unsere erste Seitisch-Folge ist auch im Mal rausgekommen. Lustigerweise. Ja. Das habe ich hier auch nochmal so einfach mit reingeschrieben in die Liste. Unsere Seitisch-Folge über den Kickstarter. Für all die, die Seitisch-Folge noch nicht gehört haben, hier einfach nochmal so ein kleiner Hinweis, die ist eben da auch rausgekommen. Games. Transistor ist rausgekommen. Transistor, ja. Ist natürlich nicht das wichtigste Spiel, ich gehe gerade die Liste weiter runter und sehe, oh, da ist noch so ein ganz großer Kandidat, über den wir vielleicht zuerst reden sollten, aber jetzt habe ich schon Transistor gesagt, jetzt machen wir erstmal das. Transistor, auf das wir uns alle sehr, sehr gefreut hatten. Dass niemand von uns bisher gespielt hat. Ja gut, ich bin ja gerade dabei, es zu spielen, ich habe es mir jetzt endlich auch zugelegt. Tatsächlich auch eins dieser Spiele, ich war super gehypt, mich super drauf gefreut, dann ist rausgekommen und plötzlich war ich nicht mehr ganz so interessiert. Es ist ganz schrecklich, ich habe das Gefühl, das ist die typische Hype-Maschine. So funktioniert Hype heutzutage. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin da eigentlich kein Teil von, aber irgendwie. Wir haben das Gefühl, wir ernähren uns mehr von dem Hype als von dem Spiel dann selbst. Wenn das Spiel erstmal draußen ist, dann hypest du das nächste Spiel, was demnächst rauskommt. Ja, es ist tatsächlich super, super traurig. Und leider auch sehr traurig, weil es einfach ein fantastisches Spiel ist. Ich meine, ich habe ja noch nicht wahnsinnig viel davon gespielt. Ich bin halt gerade mittendrin so ungefähr. Aber es macht einfach so viel Spaß. Es ist genau das, was ich erwartet hatte. Es macht die Atmosphäre, Voicework und vor allem auch der Soundtrack sind einfach nochmal eine Nummer besser als bei Bastion. Es ist ein so gutes Gefühl, dieses Spiel zu spielen, sich in dieser Welt zu befinden einfach nur. Das Schwert von Red, von dem Hauptcharakter, also Red ist ja, ne, die Frau, die der Hauptcharakter ist, die hat ihre Stimme verloren. Das heißt, man hört am Anfang hauptsächlich eben das Schwert mit ihr sprechen. Und das ist so gut vertont. Die Welt ist so wunderschön gemacht und auch eben wie immersiv das Ganze funktioniert, obwohl es eben so eine abstrakte Fantasy-Welt, Science-Fiction-Welt ist. Gameplay ist cool auf jeden Fall. Ja, ob das besser oder schlechter ist als bei Bastion, das kann ich gar nicht unbedingt sagen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Man muss sich nicht unbedingt reinfuchsen, aber es macht Spaß, wenn man sich reinfuchst, wenn man sich die Zeit und die Mühe nimmt, gerade auch im Trainingsraum eben zu sein und eben für gewisse Moves zu üben. Gerade weil da auch sehr viel eben Dialog stattfindet zwischen eben Red und ihrem Schwert. Lohnt sich das definitiv und wenn man sich ein bisschen reinfuchsen will, ist das Kampfsystem schon ziemlich cool auf jeden Fall. Aber wie gesagt, einfach die Story, die Atmosphäre, der Soundtrack, Voicework einfach so, so toll. Das ist tatsächlich eins der atmosphärischsten Spiele definitiv der letzten Jahre. Mich hat es sofort reingezogen. Also es ist genau das, was ich davon erwartet hatte, genau das, was ich auf in den Videos, in den Screenshots gesehen habe, das, was mich daran fasziniert hat, war wirklich auch genau das, was letztendlich das Spiel auch rübergebracht hat. Ich ärgere mich echt total, dass ich so lange gewartet habe, es zu spielen. Es macht tatsächlich super, super viel Spaß. Ja, das ist diese Backlog-Krankheit. Ja, richtig, das ist dieses, ja, ach, irgendwann. Und ja, ich meine, immerhin habe ich es immer das Gleiche. Also ich habe vielleicht um kurz noch eins. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, entweder ich muss wirklich ein Spiel wirklich vorbestellen, Day One haben, dann habe ich keine Ausrede, um es nicht zu spielen. Richtig. Oder man ist dann irgendwie schon 2 Wochen später, dann hat man das Gefühl, jetzt wo man auch gewartet hat, kann man auch noch auf den Sale warten. So. Das ist halt das große Problem. Das ist, glaube ich, genau dieselbe Krankheit, die mich in dem Fall auch befallen hat. Das ist eben dieses klassische, ich habe es jetzt nicht sofort zum Launch gekauft. Ich habe zwar Bock drauf, aber ich spiele gerade andere Spiele und jetzt warte ich erstmal auf den Sale. Und ich meine, ganz ehrlich, ich hätte es auch trotzdem schon vorher in einem Sale kaufen können. Ich habe es jetzt endlich im Holiday Sale gemacht, wo ich, der letzte Holiday Sale war so, ich kaufe wirklich nur, weil ich wusste, mein Backlog ist so riesig, habe ich gesagt, nee, ganz vorsichtig sein, ich kaufe wirklich nur die Dinge, die ich 100% haben will, und ich glaube, ich habe im letzten Sale, glaube ich, nicht ein Spiel gekauft. Ich habe bloß wirklich kein einziges Spiel gekauft. Nee, weil es die ganze Zeit so war, so, ah, ja, ich will es schon haben, aber ich werde es wahrscheinlich nicht gleich spielen, und ich habe so viele Spiele rumliegen, und ich habe gesagt, ich kaufe wirklich nur Dinge, die ich jetzt sofort spielen möchte, ah, ich lasse es lieber, habe mir dadurch gar nichts gekauft, und diesen Sale habe ich, weil der letzte Sale so unbefriedigend war, der letzte Steam-Sale war so unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, ah, ich weiß zwar, dass es irgendwie richtig war, diese gewisse Spiele nicht zu kaufen, aber gleichzeitig weiß ich auch nicht, hat es einfach keinen Spaß gemacht. Habe ich diesen Steam-Sale gesagt, ich kaufe alles, auf das ich gerade Bock habe, bis zu einem gewissen Budget-Limit. Und habe mir entsprechend, glaube ich, 13, 14 Spiele gekauft oder so. Also ich habe wirklich zugeschlagen und bin so zufrieden damit. Da waren dann auch so Sachen dabei, wie zum Beispiel Darksiders 1 und 2. Jetzt habe ich endlich das erste Darksiders gespielt. Spiele jetzt gerade das zweite. War super begeistert, hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Transistor zum Beispiel, das ich jetzt gerade spiele. Ich habe jetzt endlich Rage gekauft, dass ich jetzt anfange. Der große It-Shooter, auch wenn er natürlich völlig in den Erwartungen hinterhergeblieben ist, trotzdem bin ich super gespannt für mich persönlich, wie ich es letztendlich finden werde. So viele Spiele, die ich schon seit Ewigkeiten spielen wollte, jetzt fange ich endlich damit an. Und bin super froh, weil Transistor tatsächlich eins dieser Spiele ist, das wirklich genau das abliefert, was ich von ihm erwartet habe. Und das macht mich doch enorm glücklich, muss ich sagen. Also auf jeden Fall auch noch in meiner Liste irgendwo, definitiv. Den Soundtrack habe ich schon gehört, der ist fantastisch. ja, den Soundtrack haben wir schon öfter gehört. Worauf ich mich auch, was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass bei der PS4-Version, du hast ja gerade gesagt, das Schwert redet ja oft mit dir, und da der DualShock ja selbst einen Lautsprecher hat, redet einfach der DualShock mit dir. Und das ist, glaube ich, so auch wieder so eine Sache, wo ich das Gefühl habe, das passt so gut rein, und haben sie es auch wirklich gut genutzt. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal irgendwie so ein bisschen so zur Immersion beitragen kann, wenn der Controller halt mit dir redet, als wäre es dein Schwert. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Das ist sowieso so eine Sache, wir haben da schon öfter mal drüber geredet. Es ist einfach ein relativ cooles Feature, auch wenn es so gimmicky ist. Es ist eins dieser Features, die ich tatsächlich fast am coolsten finde jetzt an der neuen PlayStation, muss ich ja irgendwie sagen. Ich muss sagen, das Feature war irgendwie so dieses, was früher so ein bisschen Rumble war, du hast irgendwie dann plötzlich so, oh Gott, das bewegt sich. Und ich weiß, dass erstmal, als ich Resogun gespielt habe, die Stimme redet mit dir und du so, what the fuck, mein Controller redet. Was passiert? Ja, in der Tat, auf jeden Fall. Ich meine, die Wiimote konnte es auch, glaube ich, aber bei der war es irgendwie nicht ganz so... Weiß ich gar nicht, ob das da so irgendwie prominent war. Ich meine, ich habe nicht viel Wii gespielt, deswegen, keine Ahnung. Richtig, ich auch nicht. Ja, dann gehen wir eigentlich zum Elefanten im Raum, der seit Anfang des Jahres und sogar Ende des letzten Jahres, also 2013 bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2014 irgendwie im Raum stand und wo alle irgendwie so eine Mischung aus, wir sind super gespannt und gleichzeitig auch nicht mehr richtig interessiert. Watch Dogs kam dann endlich raus im Mai nach mehrmonatiger Verschiebung von Seiten Ubisoft, das sollte ja eigentlich schon im letzten Jahr erscheinen, kam dann im Mai endlich raus und war ein generelles Meh irgendwie. Es war auf jeden Fall ein von Verkaufszahlen her war es ein erfolgreicher Launch einer neuen IP. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Definitiv. Von den Kritiken und den Spielermeinungen her würde ich sagen, das Spiel ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja. In jeder Hinsicht. Definitiv. Definitiv, ja. Ist schwer zu sagen, auch warum letztendlich. Ich habe da vorhin schon, haben wir ein bisschen drüber geredet, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Erwartungshaltung einfach ein bisschen schwierig war. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben sehr viel aus dem, was wir gesehen haben, extrapoliert und dann auf das Spiel geschlossen, was es alles können müsste und können sollte. Ohne, dass das wirklich der Fall war, letztendlich im Spiel. Aber ja, ich glaube, es war einfach schwierig. Ich glaube, diese ganze Verschiebung war im Nachhinein, viele Leute haben im Nachhinein gesagt, es war eine gute Verschiebung, weil so wie das Spiel letztendlich funktioniert hat, hatten sie das Gefühl, gerade weil Ubisoft ja auch gesagt hat, viele Features, die sie gern gehabt hätten, waren noch nicht drin in der ersten Version, die sie verkauft hätten. Und ich glaube, das hätte dann doch viele Leute tatsächlich sehr geärgert. So, glaube ich, waren alle halbwegs zufrieden. Aber naja, wenn man halt so ein Spiel, so ein Blockbuster, gerade im Launch-Zeitraum um 500 verschiebt, ich meine, das ist der einzige Zeitpunkt, wo man es kann, weil man sich nicht der ganz krassen Konkurrenz aussetzt, aber gleichzeitig war es trotzdem so ein kleines Todesurteil auch für das Spiel, weil als es dann letztendlich rausgekommen ist, waren viele Leute nicht mehr interessiert. Aber andererseits ist es halt so eine Dilemma-Situation, wenn du halt so ein Assassin's Creed Unity-Szenario gehabt hättest zum Launch. Ja, natürlich. Also, nein, wie ich ja schon gesagt habe, ich glaube, viele Leute waren sich absolut einig, dass es richtig war, es zu verschieben. Aber dem Spiel gut getan hat es natürlich trotzdem nicht. Weil es einfach dann doch zu viele Leute gab, die einfach nicht mehr wirklich interessiert waren zu dem Zeitpunkt. Der Hype war halt auf seinem Höhepunkt und dann flaute er langsam ab, während das Spiel immer noch draußen war und bis zu einem Zeitpunkt, wo sich keiner mehr wirklich für das Spiel interessiert hat, als dann endlich rauskam. Ich weiß auch, dass wir es im Podcast so nebensächlich erwähnt haben, ach ja, übrigens ist dann jetzt halt auch mal Watch Dogs draußen. Ich glaube, es hätte trotzdem besser laufen können. Aber insgesamt natürlich, ich glaube, wenn sie es tatsächlich machen und ein zweites Spiel machen, ich glaube, dass das schon durchaus Potenzial ist. Das erste Assassin's Creed war auch kein besonders gutes Spiel. Haben wir oft genug schon erwähnt. Es war viel zu repetitiv, es war zu eingeschränkt in dem, was du machen konntest. Aber trotzdem war eben diese Grundfaszination dieses Freerunning-Systems, dieses überall hinklettern und so ein Kram, das, was letztendlich Assassin's Creed heute noch ausmacht, die war im ersten Spiel schon vorhanden. Und ich glaube, das gilt für Watch Dogs ein Stück weit auch so. Assassin's Creed war halt was ganz anderes, weil Assassin's Creed damals ein bisschen aus dem Nichts kam. Es hatte nicht diesen riesigen Hype-Train. Es hat dann sich quasi so ein Stück weit, als es neu rausgekommen ist, das erarbeitet, was man dann heute irgendwie so als die Grundfanbase bezeichnet. Wohingegen eben Watch Dogs wesentlich mehr Erwartungen hatte, die ein bisschen enttäuscht wurden, was natürlich für so einen Start von einer Franchise erstmal grundlegend ein absolut schlechter Ausgangspunkt ist. Schauen wir jetzt mal, was letztendlich draus wird. Aber dann war es endlich draußen. Ebenfalls ein kleiner Behemoth quasi in dem Zeitraum war Mario Kart 8. Ja. Ebenfalls ein super erwarteter Titel. Allerdings bei dem, ich meine, das ist halt ein Nintendo-Spiel und das ist Mario Kart, da kann halt nicht viel schief gehen. Im Gegensatz zu Watch Dogs ist das einfach... Das ist, ja. Ich weiß nicht, ob es noch mehr safe gilt als das. Richtig. Es ist halt Mario Kart und es ist halt Nintendo und es war halt super. Und fertig. Ich meine, was man dazu sagen muss, es hat die Wii U Verkaufszahlen, glaube ich, nicht ganz so gepusht, wie Nintendo es erhofft hatte. Ja. Es hat sich auf jeden Fall, wie immer natürlich, die Attach Rate war recht hoch, also viele Leute in der Wii U haben es auch gekauft, aber es hat relativ wenig Konsolen geschoben. Was vielleicht zumindest ein bisschen überraschend war, weil wir haben ja, wie wir das auch gerade gesagt haben, Mario Kart ist eigentlich die sicherste Bank von allen. Wenn neues Mario Kart rauskommt und sagt, naja, wir spielen jetzt halt Mario Kart. Es gibt kein anderes, sagen wir mal, keinen anderen Fundraiser da draußen, der es dann nur annähernd mit diesem Spiel aufnehmen kann. Ja. Und ja. Ich meine, das ist ja das Ding. Ich weiß, ich habe selbst nicht gespielt. Ich habe selbst noch nicht viel wirklich davon gesehen, mitbekommen, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass dieses Spiel extrem gut war. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Es ist halt, da kann ja auch nicht viel schief gehen. Wovon reden wir denn hier? Von daher, ja, keine Ahnung. Es ist halt einfach ein riesiger Titel. Alle waren super zufrieden und begeistert. Es war anscheinend ein tolles Spiel und ich glaube, viel mehr kann man da auch nicht zu sagen. Wir sind ja bekannte Nicht-Nintendo-Spieler, weil wir einfach keine Nintendo-Konsole besitzen. Außer ich habe einen GameCube, aber... Ich habe einen 3DS. Richtig, aber die sind ja, der 3DS ist halt ja was anderes und GameCube ist halt seit Jahren, Jahren, Jahren nicht mehr relevant, das heißt also... Wir haben auch ein Super Nintendo und ein NES, aber... Wir können doch weiter zurückgehen, ich habe auch noch ein altes NES bei mir rumstehen, aber ja. Und dann, glaube ich, eine der Überraschungen des Jahres im selben Monat, Wolfenstein, Wolfenstein The New Order, von dem niemand irgendwas erwartet hat und das dem Einvernehmen nach ein echt guter Shooter geworden ist. Ich glaube, das Interessante bei Wolfenstein ist, dass die Kritikerwertungen eigentlich alle so im Bereich von mittelmäßig waren, so 70er-Wertungen waren, glaube ich, oft da, aber dass es vor allem bei den Spielern extrem gut angekommen ist. Also das Spiel hat sich vor allem natürlich dann durch Spielerresonanz dann im Nachhinein doch noch zu einem Geheimtipp entwickelt. Also nach dem Reviews dachte ich auch, naja, das war ungefähr, was ich erwartet habe, aber nach den ersten Spieleberichten und wo wir gesagt haben, das Spiel macht super viel Fun für das, was es sein will, ja, war es anscheinend eine der großen positiven Überraschungen des letzten Jahres. Und ich glaube, ja, also Henrik hat es, glaube ich, auch gespielt und meinte, es war ein ziemlich cooles Spiel. Ja, auf jeden Fall. Henrik hat es gespielt und meinte, es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Henning auch. Also es gab einige Leute, die da sehr, sehr begeistert von waren. Glaube ich natürlich ein Stück weit auch einfach aus der Grundhaltung heraus, dass man nichts erwartet. Natürlich einfacher, positiv überrascht zu werden, wenn man nichts von dem Spiel erwartet. Aber gerade nachdem eben auch die letzten Wolfenstein, ich sag schon wieder, meine Güte, die letzten Wolfensteins nicht so besonders gut und auch nicht so besonders erfolgreich waren, glaube ich, gerade deswegen haben nicht wirklich viele Leute was davon erwartet und dann war es doch einfach endlich mal wieder ein sehr guter Shooter eben in der Serie, was ja schon seit, glaube ich, Wolfenstein und Returns nicht mehr so unbedingt der Fall war. Von daher, glaube ich, eine definitive Überraschung und ist auch auf jeden Fall in einigen Listen für bestes Spiel des Jahres und sowas bester Shooter aufgetaucht. Dass natürlich dieses Jahr kein so mega starkes Jahr war, da werden wir nachher drauf eingehen, aber trotzdem, selbst in einem stärkeren Jahr, glaube ich, wäre das als Überraschung durchaus erfolgreich gewesen. Ja, dann sind wir im Juni und damit im Monat der E3. Ja. Vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was dieses Jahr auf der E3 so passiert ist, wenn du Lust hast. Ja, E3, ich meine, der Hype war wieder riesig. Wie immer. Ich glaube, dass letztendlich, glaube ich, im Fazit dann doch viele ein bisschen enttäuscht haben von E3, außer Nintendo-Fans. Ich glaube, am Ende waren sich alle einig, ich glaube, um kurz zu rekapitulieren, Nintendo hatte ja einen ganz recht unorthodoxen Auftritt auf der E3. Keine große Pressekonferenz, eher so alles in kleinen Schnipseln mit dem Treehouse, mit vielen Live-Demonstrationen, wo die Entwickler dabei waren, Lokalisierer. Alles so in kleinen, in so einem kleinen Häppchen sozusagen an die Fans weitergeben, die dann über zwei Tage dann immer diesen, in diesen Channel reingeschaltet haben. Und es ist auf ziemlich gute Resonanz gestoßen. Sie haben mit Spielzeug Splatoon auch endlich eine richtig frische neue IP vorgestellt, die auch vielen Leuten auf jeden Fall gefallen hat. Und hatten einfach einen extrem guten Auftritt, während Microsoft hatte einen, ich würde sagen, soliden Auftritt, relativ viele Spiele, also haben ein paar Neuankündigungen dabei gehabt. Ich meine, man hat den ersten Trailer zu Rise of Tomb Raider gesehen, damals wusste man noch nicht, dass es zeitexklusiv für die Xbox One sein sollte. Scalebound wurde da angekündigt, Halo Master Chief Edition und so weiter. Aber auch da hat man schon das Gefühl gehabt, irgendwie so die ganz großen Bomben haben sie irgendwie noch nicht fallen lassen. Das gleiche bei Sony, sie haben damals Bloodborne, was vorher als Project Beast eben noch eigentlich geheim war, eben schon geleakt war. Ich glaube, das war auch etwas, worüber sich dann viele geärgert haben und gesagt haben, ich glaube, wenn sie das einfach so hätten, die Bombe einfach so hätten platzen lassen können, dann hätte es einen ganz anderen Eindruck gemacht. Ja. Aber auch so blieb auch die Sony-Pressekonferenz ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Man hat neues Material zu bereits angekündigten Spielen gesehen, Order und so weiter. Was bei der Sony-Pressekonferenz dann ein bisschen schwierig war, war dann doch der etwas langatmige Segment dann zu anderen Themen, die nichts direkt mit Spielen zu tun haben. Also dieses Power-Segment haben sich besonders viele aufgeregt. Was viele gut fanden, ist aber dass Sony weiterhin gezeigt, dass sie stark auf Indies setzen. Da war ja auch diese Grim Fandango-Ankündigung, die dann riesig war plötzlich irgendwie. Zum Beispiel. Ja. Aber an sich waren viele doch von der E3 ein bisschen enttäuscht. Und ich glaube auch wir von Uncommon Taste haben auch gesagt, Nintendo war der klare Gewinner der E3. Das war so, glaube ich, so die Zusammenfassung von E3, ich weiß nicht, was mehr noch dazu sagen soll. Es gab auch nicht so viele Überraschungen, was angekündigt anging, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, ist auch richtig. Also tatsächlich, ich meine, wir haben ja im Nachhinein dann, die E3 war ja zu dem Zeitpunkt die erste der großen drei Pressekonferenzen und wir haben ja dann auch schon oft genug gesagt, jetzt am Ende des Jahres gerade auch, dass eben die E3 eigentlich auch die schwächste von denen war. Natürlich hatte man damals noch nicht den Vergleich, aber ich glaube trotzdem haben wir damals schon gemerkt, ganz so spektakulär, wie sie sonst vielleicht ist oder wie wir sie auch ein bisschen erwartet haben, war sie definitiv nicht. Was mir positiv in Erinnerung geblieben ist und was wir, glaube ich, auch damals dann zusammenfassend gesagt haben, Gewinner der E3 war ein Stück weit auf jeden Fall Nintendo. Die das sehr gut gehandelt haben, ihren ganzen Auftritt, keine Pressekonferenz, dafür sehr nah irgendwie an den Konsumenten mit dran, dieses ganze Treehouse-Konzept, das sehr offen, cool war, wo man sehr viel tun und machen konnte. Ich glaube, die sind tatsächlich da sehr positiv rausgegangen aus der ganzen Aktion. Und ansonsten war es halt ein bisschen unspektakulär tatsächlich. Ich meine, der Hype war natürlich, muss man dazu auch sagen, der Hype war natürlich riesig. Es war das eher so, die neuen Konsolen sind jetzt da, jetzt konzentrieren wir uns völlig auf Spiele. Ja, natürlich. Klar, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das hat einfach super gut funktioniert. Ansonsten glaube ich, ja, stimmt schon. Zur E3 kann man sonst nicht mehr wahnsinnig viel sagen. Wir werden im Laufe des Jahres dann feststellen, dass sie, wie gesagt, die schwächste Messe eigentlich war. Da gehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf auf, wenn wir dann eben bei Gamescom und auch TGS waren. An Spielen im Juni kam dann eben auch Valiant Hearts. Das Spiel, das ebenfalls die UbiArt Engine benutzt hat, eben der zweite dieser beiden Titel, die Ubisoft dafür rausgebracht hat. Ich weiß nicht, du warst da ja ziemlich gespannt drauf. Vielleicht willst du ein bisschen was dazu sagen. Ich habe selbst noch nicht gespielt, ich habe es ein bisschen, also es ist vielleicht ganz interessant, mein Vater hat völlig unabhängig von mir sowohl Child of Light als auch Valiant Hearts gekauft. Echt? Ja. Das ist ja lustig, das wusste ich nicht. Und deswegen bin ich auf Genuss gekommen, ein bisschen Valiant Hearts zu spielen, weil es ein paar Passagen gibt, wo er nicht weitergekommen ist und die habe ich ihm dann gespielt. Es ist auf jeden Fall, du hast ja vorhin schon das Wort Educational Game so ein bisschen erwähnt und das ist es zu einem gewissen Grad auf jeden Fall auch. Es ist kein besonders schweres Spiel, die Puzzle, die man da machen muss oder die Geschicklichkeitsübung. Jeder, der annähernd wirklich öfter ein bisschen Spiele spielt, der sollte absolut überhaupt kein Problem damit haben. Ja. Aber der Artstyle ist cool und die Art und Weise, wie es die Geschichte erzählt, also die Geschichte, die Charaktere, die sie zeigen, sieht alles super sympathisch aus und ich habe jetzt natürlich noch nicht wirklich jetzt mich groß in die Story reingefuchst, weil ich mich dann also auch bei den Passagen nicht spoilern wollte. Aber das, was ich bisher gespielt habe, sieht es für mich so aus wie, es ist jetzt wahrscheinlich Gameplay-technisch keine Revolution, auch kein unglaublich gutes Spiel. Ich glaube, es lebt wirklich eher davon, von der Atmosphäre, von den Charakteren, von der Story, die erzählt wird. Und vom Artstyle natürlich. Glaube aber, dass es vor allem natürlich, wenn man auch bedenkt, letztes Jahr hat sich der Erste Weltkrieg 100 Jahre, also ich wollte jetzt gerade nicht Jubiläum feiern gesagt, aber hat sich 100 Jahre gejährt. Ja. War das von Ubisoft, auch als französische Firma, auf jeden Fall, glaube ich, schon der richtige Zeitpunkt, um so ein Spiel zu veröffentlichen. Vor allem, weil der Erste Weltkrieg natürlich auch in den Köpfen der Menschen nicht mehr ganz oder noch nie so gut drin war wie der Zweite Weltkrieg zum Beispiel, wo er viel grausamer war im Gesamt gesehen. Dementsprechend ist es durchaus ein Spiel, was es wert ist, unterstützt zu werden. Und ich glaube, das, was sie damit erreichen wollen, haben sie auch erreicht. Ja, definitiv. Ich glaube, es ist auch so eine Sache, dass es, was viele Leute gesagt haben, es ist leider ein bisschen langweilig zu spielen, so ungefähr, aber dass es halt eben auch hauptsächlich um die Atmosphäre und die Charaktere und die Geschichte ging, die sie eben gezeigt hat. Und ich glaube, dass es in der Hinsicht auf jeden Fall doch durchaus gut funktioniert und vor allem auch super interessant war. Also es ist gerade im PC noch im Sale, ich werde es mir auch jetzt demnächst kaufen und werde es dann auch mal spielen auf jeden Fall. Ja, ich bin tatsächlich von Anfang an nicht so wahnsinnig interessiert gewesen. Artstyle sieht cool aus und so ein Kram. Wie gesagt, das Thema finde ich auch ganz spannend, aber ich konnte mich da irgendwie nicht so super doll für begeistern, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel interessanter in der Hinsicht, und da werden wir natürlich dann jetzt, ja, da werden wir nicht drauf kommen noch wahrscheinlich, aber eben parallele Titel, die ich einfach nur ganz kurz erwähne, ist eben This War of Mine. Der ja in eine ähnliche Richtung geht. Das sind so die ersten Ansätze von vielleicht Antikriegsspielen. So ein bisschen, ja. Die wir ja bislang noch fast gar nicht gesehen haben. Da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber diskutiert mit Titeln wie zum Beispiel Spec Ops The Line und sowas, wie es eben ist mit zum Beispiel Darstellungen von Krieg, wie es funktioniert, könnte es wirklich ein Antikriegsspiel geben und dergleichen. Das ist, glaube ich, tatsächlich eins dieser Spiele, das einem eben auch dieses Grauen dieses Krieges sehr, sehr gut darstellt. Und ich glaube, das ist eben gerade der Verdienst, den es dann auch definitiv mit reingebracht hat. Und allein dafür, glaube ich, ist es auf jeden Fall wert, dass so der ein oder andere, wieder, wenn man sich dafür interessiert, gerade auch für den Ersten Weltkrieg. Ich glaube, viele Leute wissen sehr, sehr wenig nur über den Ersten Weltkrieg, habe ich das Gefühl. Geschichtsunterricht ist halt immer sehr viel, gerade in Deutschland bei uns, der Zweite Weltkrieg. Ich glaube tatsächlich, dass einige Leute da nicht ganz so fit sind, was den Ersten Weltkrieg angeht. Vielleicht auch gerade deswegen einfach wirklich das ein bisschen auch als Educational Game betrachten und quasi auf die Art und Weise nochmal ein bisschen was darüber erfahren. Außer dem Spiel, das rausgekommen ist im Juni, ist Shovel Knight. Und ich glaube, Shovel Knight war, das ist jetzt tatsächlich so ein Indie-Spiel, das ist zwar irgendwie in dem Jahr auch so eine Indie-Perle gewesen, aber ich glaube trotzdem, dass es doch sehr viele Leute gibt, die das nicht mitgekriegt haben. Also ich meine, Shovel Knight ist ja eines der wenigen Indie-Spiele, was in dem Sinne, natürlich die meisten Indie-Spiele erscheinen ja auf dem PC, aber was konsolentechnisch ansieht, ist Shovel Knight ja nur auf Nintendo-Konsolen erschienen, was in dem Sinne schon mal nicht ganz so gewöhnlich ist, sage ich mal. Ja. Es kam für die Wii U und für den 3DS raus und ja, widespread acclaim, würde ich sagen. Also absoluter Kritiker und Indie-Liebling des letzten Jahres. Hat super gute Wertungen gekriegt. Eigentlich, glaube ich auch Metacritic ist von fast 90 oder so. Soll unfassbar gut sein. Ich habe selbst leider noch nicht spielen können, aber es wurde ja neulich auch eine PS4 und Vita-Version angekündigt. Und die meisten Hörer werden wieder wissen, dass meine Vita auch so meine Indie-Maschine ist. Auf jeden Fall, dementsprechend ja. Bin ich super gespannt drauf, weil ich glaube, Henrik hat sogar gespielt und meinte, es war ein fantastisches Spiel. Und alles, was ich davon gesehen habe, sah auch richtig, richtig cool aus. Deswegen bin ich mega gespannt drauf. War auf jeden Fall eines der großen Indie-Erfolge des letzten Jahres. Ich habe auch einen Artikel gelesen, dass es sich auch extrem gut verkauft hat. Ich glaube, innerhalb von ein oder zwei Tagen hat es seine Entwicklungskosten wieder drin gehabt und macht seit den Gewinn. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen der Inbegriff des Retro-Plattformers. Ich glaube, viele Leute gerade eben, weil man eben auch auf seiner Schaufel rumhüpft und so ein Kram, erinnert das vielleicht so ein bisschen an DuckTales oder eben an so die alten Mario-Titel auf dem NES und Super Nintendo. Ich glaube, genau in diese Richtung, was heißt, ich glaube, es geht auf jeden Fall auch genau in diese Richtung und will auch ja letztendlich diese Gefühle irgendwie ein Stück weit erwecken. Aber ich glaube, was es besonders macht, ist eben die Perfektion, mit der es umsetzt. Das ist jetzt eben das, was ich hauptsächlich die meiste Zeit auch gehört habe, ist eben dieses, zum einen vom Artstyle her, dadurch, dass es sich trotzdem so krass limitieren in ihrer Farbwahl zum Beispiel, weil sie eben alles an diese alte Ära anpassen, ist es trotzdem ein wunderschönes Spiel. Und vor allem ist eben einfach auch dieses Platforming, das Exploration, diese Geheimnisse finden, all diese Dinge, die man eben in dem Spiel machen kann, ist halt eben fast perfekt umgesetzt. Und das macht es, glaube ich, sehr, sehr besonders. Und deswegen war es, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Ich persönlich bin auch super, super gespannt drauf. Ich werde mir das irgendwann auch noch definitiv zu Gemüte führen. Ich habe da irgendwann das erste Mal von erfahren, über einen YouTube-Channel von jemandem, der eigentlich hauptsächlich Videos zu Dark Souls postet. Der hat das gespielt auf irgendeinem Event in einer sehr frühen Version und war super begeistert und meinte tatsächlich eben genau dieses Gefühl von den alten NES-Spielen, von sowas wie zum Beispiel DuckTales, auch von der Art und Weise, wie eben in den Levels super viele geheime Verstecke sind, wo man eben noch zusätzliche Items und so einen Kram kriegen kann. Dieses Exploration-Gefühl, diese sehr knackige Platforming, das was perfekt funktioniert. Und da habe ich das erstmal darauf aufmerksam geworden. Und anscheinend haben sie tatsächlich wirklich alles abgeliefert, was die Leute so ein bisschen davon was von haben wollten. Scheint tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel geworden zu sein. Also definitiv auch einer der Indie-Perlen des letzten Jahres. Hat, glaube ich, so im Nachhinein dann so langsam jetzt Aufmerksamkeit gekriegt. Ich meine, Shovel Knight ist jetzt auch gerade etwas, über das jetzt gerade geredet wird. Ich meine, das ist jetzt ja ein halbes Jahr später. Gerade weil eben auch die neuen Versionen rauskommen. Das hat sich, glaube ich, tatsächlich einen sehr, sehr guten Ruf aufgebaut. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, definitiv. Dann haben wir das große Sommerloch. Im Juli war letztendlich gar nichts eigentlich. Kein relevantes Spiel ist erschienen, es gab kein Event, kein gar nichts. Im Juli, den können wir quasi komplett überspringen. Und dann kam der August und da ist dann wieder so einiges passiert. Zum einen war die Gamescom, zum anderen wurde Twitch von Amazon gekauft, aber vielleicht fangen wir erstmal mit dem größten Thema an innerhalb der Szene, nämlich Gamergate. Auch das war im August. Hat im August angefangen, auch wenn wir hauptsächlich, glaube ich, im September darüber geredet haben. Unsere Folge kam sowieso erst im September. Wir haben ja erst ein ganz Stück später darüber geredet, so ein bisschen über die Folgen und so einen Überblick gegeben. Aber eben der Anfang des Gamergates war genau da. Ich glaube, wir schenken uns jetzt eine richtige Zusammenfassung nochmal, weil das erstens zu weit führen würde und weil wir es, glaube ich, auch schon mehr als genug getan haben. Ich glaube, allen ist es immer noch auch ein Begriff. Nachdem sich das Ganze jetzt ein bisschen gelegt hat, glaube ich, kann man trotzdem immer nicht so genau sagen, ob das wirklich Auswirkungen hat oder nicht. Ich habe das Gefühl, das ist alles wieder beim Alten. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr Bewusstsein für gewisse Themen. Das mag durchaus sein. Trotzdem glaube ich, der traurigste Moment im letzten Jahr, was Videospiele anging, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Definitiv. Also, wir haben einige Sachen im letzten Jahr, die nicht ganz gut gelaufen sind, aber Gamergate war definitiv der absolute Tiefpunkt. Ja. Was da passiert ist. Und ich würde sagen, man spürt die Wellen auf jeden Fall bis heute. Ja. Also NeoGAF gab es insgesamt 40.000 Posts drüber. Bis heute. Das ist ganz absolute krass. Wahnsinn. Ja. Und man merkt, dass auf jeden Fall diese Zwei-Parteien-Bildung, dieser Antagonismus, der sich gebildet hat, den sieht man jetzt relativ oft. Auch jetzt, sage ich mal, in so einem Forum wie NeoGAF. Es ist zum einen, was in dem Sinne Gutes ist, ist mehr Bewusstsein auf jeden Fall für dieses Thema da. Das Problem ist aber immer noch natürlich, dass diese Art und Weise, miteinander zu diskutieren, ich weiß nicht, ob man den Begriff diskutieren dafür verwenden möchte, natürlich auch trotzdem dann in diese Diskussion wieder rüberschwappt. Also wir sehen in vielen Themen sehr emotional geführte Gespräche, die teilweise auch, also im NeoGAF selbst nicht so, weil da die Moderation zumindest so ist, Beleidigungen werden sofort gebannt, aber ich glaube schon, dass sich da wirklich sich so zwei Gruppen gebildet haben, die sich jetzt so wirklich als richtig feindlich betrachten und das natürlich in vielerlei Hinsicht dann auch in vielerlei Themen sich dann auch widerspiegelt. Und es ist halt die Frage, wie das jetzt weitergehen wird. Was ich auf jeden Fall gut fand, ist, dass dann auch viele Videospielentwickler sich dann auch klar positioniert haben. Also wir haben ja auch beide die Opening Keynote von Blizzard gesehen. Auch der Blizzard CEO hat sich ja klar dazu geäußert. Er hat den Namen nicht genannt, aber wir wussten alle, wovon er redet, als er gemeint hat, dass es ein paar Leute gibt, die richtig böse Sachen getan haben. Es ist also auch bei den Entwicklern, glaube ich, angekommen und bei den großen Publishern. Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall nichts, was einfach so wieder verschwinden wird. Also dafür war dieses Ereignis, das hat zu lange gedauert. Ich meine, wir haben jetzt selbst gesagt, diese Folge gemacht. Wir dachten einfach, vielleicht legt sich das wieder und ist gar nicht wert, jetzt groß darüber zu reden, weil es geht halt um eine private Angelegenheit. Aber so groß wie das geworden ist, das wird auf jeden Fall, glaube ich, die Szene noch ein bisschen beschäftigen. Ja, definitiv. Ja, aber hoffen wir halt so ein bisschen, ne, dass das der Fall sein wird. War, wie gesagt, auf jeden Fall der Tiefpunkt definitiv letztes Jahr. Aber trotzdem, du hast schon recht, also es ist schon doch auch irgendwie ein bisschen, vielleicht dann noch ein bisschen, man spürt auf jeden Fall noch gewisse Nachwehen davon. Und ich meine, wenn man sich auf den Wikipedia-Artikel hat, der ist halt riesig, also das ist nicht so, dass es irgendwie so, innerhalb der Hardcores in der Gamer ist da irgendwas passiert, das haben schon wirklich einige dann am Ende auch mitgekriegt. Es gab dann auch Artikel in der New York Times und so weiter darüber, also es hat schon größere Wellen geschlagen, als einfach nur so, oh, es gab eine Spielerkontroverse. Ja. Definitiv. Das stimmt schon, ja. Das andere, was im August noch war, war eine andere sehr große Nachricht, wo die größte Nachricht neben der Facebook- und Oculus Rift-Nachricht, nämlich Twitch wurde von Amazon gekauft. Für 2 Milliarden, ich weiß gar nicht mehr. Für endlos riesigen Betrag mal wieder. Auch das war, glaube ich, eine große Überraschung. Nicht ganz so groß, weil man wusste, dass es gerade Verkaufsgespräche bezüglich Twitch gab. Wir hatten noch eine Folge, oder kurz bevor quasi diese Nachricht dann kam, dass von Twitch gekauft wurde, gesagt, Du wir hast von glauben, dass es Amazon Google gekauft, wird. ja. Ja, genau. Dass es von Google gekauft wird, das deutete auch alles so ein bisschen darauf hin. Im Nachhinein hat sich ein bisschen herausgestellt, dass Google wahrscheinlich Probleme mit dem Kartell gekriegt hat und deswegen nicht kaufen konnte. Aber ja, genau, Amazon hat Twitch gekauft. Es gab auch gleich einige Änderungen. Da wurde auch relativ viel darüber diskutiert. Natürlich hat sich logischerweise im eigentlichen Betrieb nicht wahnsinnig viel geändert. Aber ja, auch definitiv eine der großen Nachrichten. Und dann kam eben noch die Gamescom, von der wir ja sehr ausführlich berichtet haben, auch Die das sehr Jahr. erfolgreich war, wie ich finde. Die sehr erfolgreich war tatsächlich. Und auch meiner Meinung nach von den großen drei Presse, von den großen drei Veranstaltungen dieses Jahr definitiv die beste war. Definitiv. Ich meine, das ist natürlich immer schwer mit der TGS, aber Richtig. Und ich meine, wir wissen natürlich in dem Sinne ein bisschen biased, dass wir beide dort waren. Aber ich glaube auch unabhängig davon, also zum Beispiel, ich meine, Nintendo es war halt wie immer nicht so wirklich, also sie waren schon anwesend, aber hatten halt keine riesige Präsenz, auch was jetzt, sag ich mal, im Vorfeld angeht, aber ich meine, die Microsoft-Pressekonferenz war nicht so besonders, aber ich glaube, was ein großes Ding war, war eben die Exklusivität von Rise of the Tomb Raider. Darüber wurde dann noch sehr lange geredet. Das war eigentlich das beherrschende Thema nach der Microsoft-Pressekonferenz. Und die Sony-Pressekonferenz, die meiner Meinung nach extrem gut war, vielleicht mit die beste des Jahres, mit viel Variablen-Kram, viel Überraschungen, viel Indie-Kram auch. Gibt auch so Sachen, die habe ich jetzt schon halb schon wieder ein bisschen vergessen, als ich dann aber nochmal für die Folgen mal ein bisschen nachgucke. Ich habe dieses Spiel von Na, wie heißt der? Der Macher von Raymond Ancel, dieses Ja. Wild, wo ich auch gesagt habe, boah, das sieht richtig, richtig cool aus. Auf jeden Und Fall. sie haben super viele Indies und so damals vorgestellt. War einfach eine richtig gute Pressekonferenz von Sony. Auch Tomorrow Children. Und als wir selbst dort waren, Gamescom dieses Jahr viel besser organisiert als das letzte Mal, als ich dort war, noch besser als Merlin das letzte Mal da war. Es Ja. war super angenehm. Wir hatten auch natürlich auch teilweise richtig viel Glück. Ja. Aber ich muss sagen, die 2 Tage, oder beziehungsweise waren wir nur 2, ich war glaube ich Ja, du 3 Tage warst Mittwoch auch dort. noch da, du warst 3 Tage Es in war Folge, sehr ja. erfolgreich. Also bin dieses Auf Jahr auf jeden jeden Fall auch Fall. wieder sehr gerne dabei und wir hatten super viel Spaß und deswegen Gamescom, beide Daumen hoch von mir. Auf jeden Fall. Und ich meine, man muss ja noch immer dazu sagen, dass es liegt auch nicht unbedingt daran, dass wir da waren auf der Gamescom, dass wir der Meinung sind, dass es die beste ja, Veranstaltung dieses Jahr war, die beste der großen drei Messen. Auch objektiv betrachtet war es einfach eine richtig gute Messe. Es gab eine schöne Mischung aus Neuankündigungen. Mittlerweile nehmen die Leute auch tatsächlich die Gamescom immer mehr wirklich ernst. Zeitlang hat man das Gefühl, dass die Gamescom eben die Veranstaltung für die Spieler war. Da ging es hauptsächlich darum, dass die Spieler Spiele anspielen konnten. Im Normalfall lief es dann so. Die E3 kündigen, da laufen die, sind die großen Ankündigungen und auf der Gamescom kann man dann eben die Dinge spielen oder sehen oder was ich wie, die kurz vorher auf der E3 angekündigt worden waren. Und das hat sich so langsam mittlerweile verändert. Also langsam habe ich das Gefühl, die Gamescom wird auch einfach als Messe an sich relevanter. Es gibt immer mehr Neuankündigungen, auch wirklich auf der Gamescom spezifisch. Immer mehr Titel, die eben auch dann wirklich hauptsächlich relevant für die Fans sind, werden auch wirklich da dann exklusiv vorgestellt, nicht schon auf der E3. Sie hat auf jeden Fall ihren Platz in diesen drei großen gefunden, auf jeden Fall. Und ist definitiv für Spieler immer noch die beste Veranstaltung eigentlich, weil es am meisten zu tun gibt tatsächlich. Es ist halt eben die Messe wirklich für die Spieler, für die Konsumenten. Und von daher einfach eine richtig, richtig gute Messe. Definitiv. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war, wie gesagt, sehr, sehr cool organisiert. Es sprengt langsam alle Grenzen. Ich habe das Gefühl, das ist das einzig große Problem, was man auf jeden Fall haben wird in Zukunft noch mehr, als es sogar letztes Jahr schon der Fall war. Es sind zu viele Leute und es ist dafür zu klein. Im Durchschnitt an den meisten Ständen irgendwie 3, 4 Stunden stehen, ist einfach echt langsam eine Zumutung. Und ja, also ich glaube, da muss ich tatsächlich vielleicht noch mal ein bisschen was verändern, da muss man sich vielleicht noch mal ein bisschen Gedanken machen. Immerhin war jetzt zum Beispiel der Eintritt schon wesentlich besser geregelt als letztes Jahr, wie das Joe gerade schon gesagt hat. Immerhin war es diesmal so gut organisiert, dass man das Gefühl hatte, weil es war nicht einfach nur reines Chaos, man steht einfach 4 Stunden lang rum, bis man einfach durch Zufall irgendwann drin ist oder eben auch nicht. Sondern es war wesentlich besser organisiert, sodass das zumindest wesentlich schneller vonstatten ging. Aber trotzdem, also so langsam habe ich das Gefühl, platzt sie aus allen Nähten. Also da muss man dann vielleicht doch noch mal irgendwie was verändern. Vielleicht noch eine Halle dazu nehmen. Ich meine, ja, sie schalten ja immer, also es gibt ja immer mehr Hallen, die sie letztendlich dazu holen, so nach und nach, aber trotzdem auch jetzt irgendwie, was die Publisher und ihre Stände und so angeht, auch da muss man vielleicht nochmal ein bisschen was verändern. Meistens ist das schwierig, ich meine, Klar. Sony war halt, also bei den Großen da anzustehen, das war halt schon richtig heftig. Und ich meine, es liegt natürlich auch zu einem gewissen Grad natürlich dann auch in den an der deutschen Gesetzgebung. In Japan bräuchtest du keinen bestimmten Bereich für alle 18 Spiele. Ja. Du könntest einfach die Station für jedes Spiel einzeln machen. Was vielleicht dann auch bei manchen Spielen die Probleme nicht beheben würde, aber ich meine, das Problem bei Sony war halt, alle wollten wegen Bloodborne den 18er Bereich. Richtig, und das hat dann halt ewig gedauert. Der Grund, warum ich Bloodborne nicht gespielt habe auf der Gamescom, weil ich nicht eingesehen habe, dass ich ungefähr meinen halben Tag damit verbringe, nur um dieses eine Spiel zu spielen. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen schwierig, aber mal sehen, wie das dann im nächsten Jahr läuft. Tatsächlich, ja. Stimmt, also auf der nächsten Messe quasi, ja, stimmt, wir sind ja schon 2015. Spiele gab es im Juli auch nicht wirklich, wie gesagt, immer noch so ein bisschen das Sommerloch und deswegen gehen wir auch gleich über in den September und. Du meinst im August. Im August, genau. Und dann gehen wir über in den September und die nächste große Einkaufsnachricht, vielleicht die größte von allen, Mojang wurde von Microsoft gekauft für 2,5 Milliarden Dollar. Das muss ich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 2,5 Milliarden. Für eine Firma, die letztendlich aus einer Handvoll Leute besteht und einem einzigen Spiel Minecraft. Mojang hat kurz danach die Firma auch verlassen. Oder und hat sich eine Villa in L.A. gekauft. Ja, also er hat gleich schon dazu gesagt, dass er die Firma verlassen wird, jetzt wo sie von Microsoft übernommen wird. Und ja, das war auf jeden Fall eine Riesennachricht. Verrückt, dass so ein Spiel wie Minecraft alleine diese 2,5 Milliarden Dollar Investitionen wert sind. Wir haben es ja damals auch nochmal gut ausgeführt. Letztendlich ist alleine Merchandise in den USA so erfolgreich, dass das wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr umgesetzt hat als das Spiel an sich. Merchandise läuft extrem gut, kleine Creeper, Plushies und so ein Kram, weil eben auch viele Leute, viele Spieler mit ihren Kindern dieses Spiel spielen und die wollen dann eben Plüschtiere davon haben, die wollen Aufkleber haben, die wollen Tapeten haben und also anscheinend kann man alles damit verkaufen. Und entsprechend ist es halt eben auch so super erfolgreich gewesen. Grundlegend hat sich erstmal gar nicht viel geändert, jetzt irgendwie in der Entwicklung, was es angeht. Muss man erstmal die nächsten Projekte aber abwarten, wie das da läuft. Ich meine, das nächste Projekt steht ja letztendlich staatlich und da arbeitet sich schon relativ lange dran. Es wurde ja noch zusammen mit eben Notch entwickelt, der ja, wie gesagt, jetzt die Firma verlassen hat. Sind wir mal gespannt, was da in Zukunft draus wird, aber es war auf jeden Fall ein ziemlich riesiges Ding. Und natürlich war dann auch die TGS. Ja. In dem Jahr wieder. Und ich würde sagen, die TGS dieses Jahr war einer der besten der letzten Jahre. Ich meine, die letzten Jahre war die TGS immer ein bisschen enttäuschend, aber dieses Jahr war die TGS doch sehr erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben zu relativ vielen Sachen neue Infos gekriegt, beziehungsweise Sony hat auch eine recht gute Pressekonferenz mit recht guten Ankündigungen. Ich meine, Dragon Quest Heroes wird in Japan wahrscheinlich recht stark erwartet werden. Yakuza Zero wurde angekündigt. Persona 5 wird es auch für die PS4 geben. Final Fantasy 15 ist endlich aus der Versenkung erwacht und scheint jetzt mit der TGS scheint Final Fantasy ein zweites Mal wieder neu geboren zu sein. Seitdem kriegen wir jeden Monat neue Infos und sie sind viel transparenter und so weiter. Dieses Spiel existiert wirklich und wird sogar noch fertig. Ja, tatsächlich. Also dementsprechend würde ich sagen, diese TGS war sehr erfolgreich im Vergleich zu den Vorjahren vor allem. Und ja. Auch wenn letztes Jahr kein so gutes Spielejahr war für Japan, was Konsolen angeht, also der Konsolenmarkt ist wieder ein bisschen geschrumpft. Ich bin trotzdem immer noch vorsichtig zuversichtlich, dass dieses Jahr vielleicht es wieder ein bisschen besser werden wird, wenn jetzt die ersten Hochkaräter dann auch kommen. Die PS4 hat neulich erst die 1-Millionen-Grenze in Japan gesprengt, was ziemlich spät war, aber schauen wir mal. Es sah auf jeden Fall schon mal schlimmer aus, deswegen fand ich, war die TGS auf jeden Fall eines der positiven Ereignisse des Jahres. Ja, und wie wenn wir jetzt quasi auch so ein bisschen Fazit ziehen, wir haben es ja dann auch damals schon gemacht, letztendlich war die TGS definitiv hinter der Gamescom immer noch auf jeden Fall besser als die E3. Es lag natürlich auch ein bisschen daran, dass die E3 tatsächlich auf hohem Niveau natürlich, weil die E3 ist halt, ist halt immer noch diejenige, die halt am meisten gehypt wird. Auf die Gamescom, bei der Gamescom waren wir vor allem natürlich sehr überrascht, weil, wenn man ganz ehrlich ist, wir haben nichts von der Gamescom erwartet, was Neuankündigungen und sonst was angeht. Stattdessen waren wir plötzlich mit Neuankündigungen, mit Tomb Raider ist exklusiv und so weiter. Das war ja, haben wir noch mehr zu reden darüber, als nach der E3, hatten wir das Gefühl. Ja. Und TGS natürlich hat immer eine Sonderrolle, weil es halt eben die japanische Messe ist und die ja sowieso immer ein bisschen weniger mit dem Rest der Welt in Anführungszeichen zu tun hat. Dementsprechend hat sie immer so eine Sonderrolle. Ja. Aber selbst da würde ich sagen, die TGS war dieses Jahr auf jeden Fall besser als die E3. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, die TGS war auf jeden Fall auf Platz 2, wenn man die drei jetzt irgendwie in direktes Ranking setzen will. Und war definitiv eine coole Messe. Wie gesagt, ich glaube, es ist schwer, einfach auch für die TGS wesentlich besser als die E3 und die Gamescom zu sein. Es ist halt sehr Japan-spezifisch, ist natürlich auch ein ganz Stück kleiner. Aber trotzdem, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Messe, definitiv. Und dann hatten wir auch tatsächlich endlich mal wieder ein paar Spiele. Dann kam nämlich Destiny zum Beispiel raus. Auch eins dieser Spiele, das letztes Jahr sehr, sehr stark erwartet wurde. Das glaube ich... Es ist auf jeden Fall sehr hinter der Erwartung zurückgeblieben, aber es wird trotzdem gespielt ohne Ende. Also ich meine, es ist mittlerweile fast ein Running-Gag. Überall sieht man Poster drüber, Dorkly-Comics, über dieses, es ist langweilig, es ist repetitiv, es gibt nichts mehr zu tun, es macht keinen wirklichen Spaß, aber ich kann nicht aufhören zu spielen. Also dieses, ist das wirklich, in den meisten Game-of-the-Year-Listen von Leuten war das so, was war die größte Enttäuschung? Destiny. Welches Spiel habt ihr am meisten gespielt? Destiny. Oder welches Spiel am meisten überrascht? Destiny. Welches Spiel am meisten enttäuscht? Destiny. Ist das so ein... Also ich meine, ich habe selbst nicht gespielt, aber die Spiele haben, es ist anscheinend nicht nur so, dass es einzeln sind, sondern wirklich die allgemeine Spielerschaft von Destiny hat so ein richtig ambivalentes Verhältnis zu dem Spiel, was super faszinierend ist und verrückt ist irgendwie. Aber es ist dieses selbst, der Chefredakteur von Kotaku, Jason Schreier, meint so, keine Ahnung, Destiny ist kein gutes Spiel, aber irgendwie ist trotzdem irgendwie eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahr. Ich kann es nicht beschreiben, warum. Ja. Ja, tatsächlich. Es ist ganz, ganz schwierig irgendwie auch zu sagen, warum es genauso läuft, wie es läuft. Aber es läuft so. Destiny wird immer noch gespielt. Es hat sich super gut verkauft. Und auch wenn es, glaube ich, ein Kritikerschnitt von, was hat es irgendwie? Ist halt um die 70, 75 oder so? Ich weiß, es war schon auf jeden Fall keine Katastrophe. Ich glaube, so zwischen 75 und 80 oder so auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem, es ist halt wirklich kein mega gutes Spiel. Aber es wird trotzdem die ganze Zeit durchgehend gespielt, verrückterweise. Ich kann es nicht nachvollziehen, mich ärgert auch ein bisschen. Das, was ich bislang davon gesehen habe, sieht wirklich nicht besonders gut aus. Ich bin wirklich sehr enttäuscht gewesen eigentlich. Aber ja, der Rest der Welt scheint sich irgendwie trotzdem damit abfinden zu können, dass sie es spielen. Keine Ahnung. Was traurig ist. Wie gesagt, eigentlich dürfte das nicht so erfolgreich sein. Eigentlich sollten wir gerade sowas eben noch ein Stück weit abstrafen, aber naja, wie auch immer. Und dann kam noch eine der nächsten großen Überraschungen des Jahres raus, nämlich Shadow of Mordor. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein dieser Titel, mit denen hat niemand gerechnet. Ich meine, ich habe auf der Gamescom noch gesagt, wollen wir uns das angucken? Ich weiß und nicht. Wir waren beide so, ah, oh, das sieht irgendwie doof aus, das passt nicht wirklich ins Herr der Ringe-Universum, was ich tatsächlich auch bis heute noch irgendwie... Was, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen der Fall ist, aber ich glaube, das Spiel hat trotzdem ein paar Sachen trotzdem neu gemacht. Ich meine, letztendlich, das Spielprinzip war an sich nicht revolutionäres, aber ich glaube wirklich, dieses Nemesis-System, was sie implementiert haben und was auch wirklich also anscheinend so gut funktioniert, dass Leute das Gefühl haben, das kann dieses ganze Spiel tragen, hat, glaube ich, viele Leute, inklusive mir, sehr überrascht. Also, als ich die ersten Reviews gesehen habe, dachte ich so, was? Egal, was man von Reviews hält, aber ich habe auch nicht mal damit gerechnet, dass es irgendwie von der Presse gemocht wird, in dem Sinn. Von das, was ich davon gesehen hatte. Deswegen war ich schon sehr überrascht. Ja, definitiv. Die Sache ist tatsächlich einfach die, dass ich auch das Gefühl hatte, niemand hat wirklich viel davon erwartet. Alle wussten, dass was hauptsächlich quasi letztendlich zusammengeklaut war, was Spielprinzip angeht, das Freerunning von Assassin's Creed. Ein bisschen Schleichen wie in dem Spiel und. Also es ist halt viele... So ein bisschen kam es wie Batman Arkham. Richtig, genau. Das ist halt viele, viele Dinge aus anderen Spielen genommen hat, aber zum einen hat es erstmal diese Dinge so gut umgesetzt, ist dieses klassische gut geklaut, ist besser als schlecht selbst ausgedacht. Das ist quasi, ne? Also alles, was funktioniert, hat es sehr, sehr gut umgesetzt. Und es hat eben dieses Nemesis-System, was eben nochmal was komplett eigenes ist, was noch viel besser funktioniert als erwartet. Und das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich interessant letztendlich, wenn man drüber nachdenkt. Und hat ja auch entsprechend dann sehr erfolgreiche Verkaufszahlen gehabt. Läuft super, super gut und alle Leute sind sehr, sehr begeistert. Ich glaube, das grundlegende Problem, das ich mit dem Spiel habe, ist ja immer noch, dass es für mich nicht ins Herr der Ringe-Universum passt und ich glaube, das wird sich auch bis jetzt nicht geändert haben. Also ich weiß nicht, ob ich damit wirklich glücklich werden würde mit dem Spiel, aber rein spielmechanisch scheint es wohl sehr, sehr gut funktioniert zu haben. Und wie gesagt, glaube ich, eine der großen Überraschungen definitiv dieses Jahr. Ähnlich wie Wolfenstein, ein Titel, den niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Vor allem auch, wie gesagt, ich meine, all diese Dinge, die dann letztendlich so erfolgreich, diese Spiele dann so erfolgreich gemacht haben, konnte man, glaube ich, auch schon auf den Events zum Beispiel, auf der Gamescom oder so ein Kram, hätte man auch schon sehen können. Das hat einfach keiner groß drüber geschrieben, weil sich keiner groß dafür interessiert hat. Ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie gerade auch auf Trash, direkt nach der Gamescom hat niemand über Mordor geredet, über Shadow of Mordor geredet. Und letztendlich war es dann aber nach dem Launch plötzlich in aller Munde. Also ich weiß auch gar nicht, warum das vorher so untergegangen ist. Das Gefühl, das hätte man wahrscheinlich auch schon vorher wissen können. Mit den anderen, die da noch rausgekommen sind, ich meine, Destiny war halt das gehypteste Spiel im September. Auf jeden Fall. Mit Abstand. Mit Abstand. Auch wenn, glaube ich, die Ernüchterung recht schnell sich eingestellt hat, aber ja. Wie gesagt, alle spielen. Es kam halt damals auch mit der weißen PS4 raus, die ja auch recht stark erwartet wurde. Die weiße PS4 sieht auch richtig cool aus. Also mein Cousin hat die, ich habe die jetzt gesehen und ich mag weiße Konsolen normalerweise nicht so sehr. Ein paar von euch werden mich jetzt dafür hassen, aber ich mag weiße Konsolen nicht so sehr. Aber die weiße PS4, die sieht schon gut aus, muss ich zugeben. Ja, in der Tat. Ja, dann kommen wir jetzt auch ins letzte Quartal des Jahres, in den Oktober. Und ja, da erschien dann endlich Drive Club, die eigentlich noch viel längere Verzögerungsgeschichte im Vergleich zu Watch Dogs auch. Der Titel, der eigentlich zum Launch für alle PS Plus-Nutzer umsonst, zumindest in einem gewissen Umfang, es gab eben eine PS Plus Edition, umsonst zur Verfügung hätte stehen sollen, kam dann endlich raus. Und da hätte auch die PS Plus Edition zur Verfügung hätten stehen können. Aber wir haben ja schon darüber geredet, Drive Club war ein absolutes Launch-Desaster, Ja. sodass die PS Plus Version bis heute nicht draußen ist, zum einen. Ja. Mittlerweile ist, glaube ich, das Spiel spielbar. Mittlerweile sagen auch viele, wenn ihr jetzt das Spiel kauft, kriegt ihr ein fertiges Spiel, was auch recht gut ist und vor allem auch grafisch nach dem Wetter-Patch anscheinend richtig gut aussehen soll. Ja. Aber der Zug ist abgefahren. Das Gefühl hat man definitiv, ja. Das ist jetzt so ein bisschen durch. Gerade nachdem ja auch schon davor doch einiges an negativer Presse aufgekommen ist, nachdem die ersten Leute es eben gespielt hatten und auch gesagt hatten, natürlich lange bevor es dann letztendlich rausgekommen ist. Das spielt sich nicht so wahnsinnig gut, das fühlt sich nicht besonders gut an, das sieht schon ganz schick aus, aber gleichzeitig ist es halt kein besonders gutes Rennspiel. Dem Einvernehmen nach ist es jetzt ja ganz okay geworden, aber ich glaube auch, das ist einfach too little, too late vielleicht. Das hat einfach zu lange gedauert und es gab nicht genug Leute, die sich da wirklich noch für interessiert haben zu dem Zeitpunkt und dann war es einfach so ein bisschen tot. Außerdem rausgekommen im Oktober ist Bayonetta 2, Oh auch ja. einer dieser großen Game of the Year Kandidaten, zu denen du wahrscheinlich mehr sagen kannst als ich, weil ich bin nicht mehr im Bayonetta ersten gespielt. 2 würden viele sagen, also ich habe es selbst nicht gespielt, deswegen kann ich nicht wirklich sagen, ob es besser ist als 1 ist, aber die meisten sagen, es ist mindestens genauso wie 1. Und ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man so einem Spiel machen kann, weil Bayonetta 1 war schon für das, was es sein wollte, fast perfekt, würde ich behaupten. Ja. Und wenn dem Einvernehmen nach Bayonetta 2 an sich nicht wirklich schlechter ist, vielleicht nicht auch wirklich besser, aber mindestens genauso gut, weiß nicht, was man da noch sich mehr wünschen könnte, außer dass ich mir wünschen würde, dass ich es spielen könnte oder eine Konsole hätte, der es spielen könnte. Aber das, was ich davon gesehen habe, ist einfach Platinum at its best. Und es ist ein bisschen schade, dass es, glaube ich, finanziell wieder, also von der Verkaufszahl her mit in Japan hat es sich richtig schlecht verkauft. Es hat sich die Wii U-Version von Bayonetta 2 hat sich in der ersten Woche schlecht verkauft als die Xbox 360-Version des Vorgängers. Und wer die Xbox 360-Geschichte in Japan kennt, weiß, wie hart das ist. Ja. Das ist super traurig. Ich meine, andererseits muss ich natürlich auch dazu sagen, ohne Nintendo gäbe es diesen Teil nicht mal. Deswegen Stimmt. muss man Diese froh darüber Franchise sein, wäre dass es quasi gibt, richtig. wahrscheinlich tot sonst. Aber die Kritiker haben sich überschlagen mit Lob, außer, ich glaube, Polygon, die dann eine Debatte darüber losgetreten haben, ob Bayonetta selbst eben sexistisch dargestellt, also ein Symbol von Sexismus ist, oder ob sie eine unabhängige, einfach, sage ich mal, wie soll ich sagen, selbstbewusste Frau ist, die einfach mit ihrer eigenen Sexualität spielt. Das hat dann eine große Diskussion darüber abgelassen. Aber ansonsten, absoluter Kritikerliebling, fast überall 90er und noch mehr Wertung gekriegt und war eigentlich in allen Game of the Year Awards, bei allen Game of the Year Awards nominiert unter den besten. Und ohne es gespielt zu haben, bin ich mir jetzt schon sicher, wenn alle sagen, es ist mindestens genau wie Bayonetta 1 absolut verdient. Also jeder, der eine Wii U hat, sollte sich glücklich schätzen und dieses Spiel kaufen, weil ja, was Besseres im Sinne von Character Action werdet ihr wahrscheinlich nicht kriegen auf der Konsole. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich habe ja, wie gesagt, das erste nicht gespielt. Ich habe auch vom zweiten nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt, aber ich meine auch, das erste war ja, hatte ja schon den Ruf, eines der besten Spiele seiner Art zu sein. Und das zweite, so wie man es jetzt zumindest aus den Pressestimmen und eben auch aus User-Reviews liest, ist halt eben eigentlich genauso gut wie der erste. Da kann ja irgendwie dann nicht mehr wahnsinnig viel schief gehen. Wie du schon gesagt hast, ist natürlich ein bisschen schade, dass es jetzt auf Nintendo-Konsolen ist und da auch vielleicht so ein bisschen die Fanbase für derartige Spiele fehlt. Also, dass es einfach schwer ist, da erfolgreich zu sein. Aber klar, sonst würde es das Spiel gar nicht geben, wenn Nintendo das nicht irgendwie gerettet hätte, so ungefähr, dann sind wir doch zumindest zufrieden, dass es immerhin noch existiert, auf jeden Fall. Und wie gesagt, anscheinend ein super gutes Spiel und für viele, wie gesagt, auch auf vielen Game of the Year-Listen auf Platz 2 zum Teil, auf Platz 3 relativ weit oben, auch einigen auf Platz 1. War auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz auf Evil Within ein. Ja. Das ist auch noch im Oktober rausgekommen. Wir waren ja beide sehr gespannt darauf. Wie auch Was man jetzt vieles. bislang. Wie auf vieles, richtig. Auch das haben wir noch nicht gespielt. Ich glaube, das würden wir auch zusammenspielen. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran. Du schreibst Masterarbeit und ja, ich habe auch meinen Kram um die Ohren. Das heißt, wir haben es einfach nicht geschafft, das zusammen zu spielen. Aber das werden wir auf jeden Fall auch noch tun. Ich glaube, letztendlich würde ich es ganz gerne erwähnen, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, dieses ganze Survival-Horror-Ding kommt so langsam gerade wieder groß zurück. Ja. Resident Evil 1 Remake. wird demnächst erscheinen für die neuen Konsolen. Also der alte GameCube-Klassiker quasi wird jetzt nochmal neu veröffentlicht. Da freuen sich schon super viele Leute drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel... Der NeoGAF hat schon 5000 Posts. Ja, richtig. Also es ist tatsächlich so ein bisschen explodiert. Alle sind super, super gespannt und haben da super, super Bock drauf. Auch verständlich meiner Meinung nach. Ich meine, Resident Evil 1 ist immer noch ein fantastisches Spiel auch heutzutage und die GameCube-Version war einfach ausgezeichnet. Sieht einfach so viel besser aus. Sie haben sich so viel Mühe gegeben. Es ist so der Inbegriff eines sehr guten HD-Remakes, ein Stück weit. Von daher kann ich durchaus nachvollziehen, dass so viele Leute gespannt sind. Ich habe es, glaube ich, trotzdem einfach nicht erwartet, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo viele Leute sehr gespannt drauf sind. Dann hatten wir letztes Jahr sowas wie PT zum Beispiel, wo wir logischerweise auch nicht drauf eingegangen sind, weil das richtig, ja einfach da fällt mir auch ein, das war der große Gamescom-Knaller, Silent Hills mit Hideo Kojima und Guillermo del Toro. Richtig. Aber das ist halt auch sowas, also ich habe das Gefühl, so langsam und kommt dieses Survival-Horror-Ding. Und Alien Isolation war letztes Jahr da, war auch durchaus erfolgreich. Hatte natürlich auch seine Probleme, aber war trotzdem ein gutes Survival-Horror-Spiel, wie viele Leute gesagt haben. Das heißt also, letztes Jahr war einfach insgesamt, glaube ich, so ein Jahr, wo sich das langsam eingestellt hat. Auch dieses Jahr, wie gesagt, für die Dinge, die noch kommen werden. Survival-Horror ist so ein bisschen zurück. Und Evil Within ist, glaube ich, ein sehr wichtiger und entscheidender Faktor dafür. Das war der erste große Titel in dem Genre wirklich, den wir dann eben hatten. War durchaus erfolgreich, wie gesagt, sehr erwartet. Das war von Shinji Mikami, von jemanden, der eben die Resident Evil Serie erfunden hat, so ungefähr. Das heißt, es hat auch einen richtigen Namen dafür. Also ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen dazu beigetragen hat, auch nochmal. Wir zwei haben ja nach der Gamescom auch gesagt, wir waren überrascht, wie viele Leute bei Evil Within angestanden haben. Es war super, super voll. Ja, auf jeden Fall. Von daher muss man, glaube ich, der Vollständigkeit halber erwähnen, wenn wir es irgendwie gespielt haben, werden wir da noch mehr zu sagen können. Das wird dann auch garantiert im Podcast mal irgendwann das eine oder andere Mal aufkommen, wenn wir wirklich dabei sind. Das heißt also, da verpasst man dann nichts. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, glaube ich, ist so Survival-Horror ein bisschen wieder zurück, nachdem es doch recht lange etwas ruhiger darum gewesen ist. Gehen wir über zum November und dann eben zum Dezember, damit wir dann auch langsam gegen Ende des Jahresrückblicks uns bewegen, der ja nun auch schon fast 2 Stunden dann gebraucht haben wird. Im November kam nochmal so einiges, unter anderem kamen die beiden Assassin's Creed raus, Assassin's Creed Rogue und Assassin's Creed Unity vor allem. Das ist ja nun nicht lange her, ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Assassin's Creed Unity war ein ziemliches Desaster, haben wir schon oft genug erwähnt. Nochmal, dass wir nochmal über Day One-Käufe und so reden wollen, also das hatten wir auch schon geplant als Hauptthema. Richtig, das wird dann auf jeden Fall kommen. Keine Sorge, aber wie gesagt, da haben wir ja jetzt gerade erst drüber unterhalten, dass eben Assassin's Creed Unity komplett gebombt ist und da hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Hat sehr viele Leute vom Kopf gestoßen. Und ich glaube, viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Es war halt eben der Einstieg ins Next Gen und der ist schön daneben gegangen. Ich glaube, Rogue war insgesamt eigentlich recht zufriedenstellend für die meisten Leute. Alle haben gesagt, das war definitiv von den beiden das Bessere sogar. Haben eigentlich auch schon Leute gesagt, dass es vielleicht das Bessere sein wird, bevor beide rausgekommen waren. Also bevor man wusste, wie viele Probleme es eben zum Launch mit Unity geben würde. War, glaube ich, tatsächlich, wie gesagt, ganz zufriedenstellend für die meisten Fans. Insgesamt aber nicht so unbedingt der beste Jahresabschluss für Assassin's Creed und damit Ubisoft. Außerdem rausgekommen Dragon Age Inquisition, auch ein großer Titel auf jeden Fall. Nachdem ja Dragon Age 2 sehr unbeliebt war bei den meisten Fans, ist Inquisition doch wieder ziemlich zufriedenstellend. Es hat also viele Game of the Year Awards gewonnen. Genau. Und soll auch ein richtig, richtig gutes Spiel sein. Es gab Leute, die sich trotzdem ein bisschen beschwert haben, dass es doch nicht weit genug zurück zu Dragon Age 1 ging. Mhm. Ich meine, ich verfolge das nicht so sehr. Vielleicht hast du da mehr dazu gehört, aber ich habe nur mitbekommen, dass 4Players es zerrissen hat. Ja, stimmt. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass eben der erste Teil Dragon Age Origins, der eben auch schon geraume Zeit her ist, einfach wirklich ein klassisches westliches Rollenspiel war. Im Sinne von, dass es wirklich einfach ein Baldur's Gate mit neuerer Grafik war, aber es waren Taktikkämpfe, es war Pausieren, es war Party-Rollenspiel, also es war wirklich ein richtig reinrassiges Rollenspiel. Und von dem, was ich jetzt so von Dragon Age 3 gehört habe, ist das eben nicht mehr so unbedingt. Es hat eben so ein bisschen diese Action-Teil-Anleihen. Es ist nicht ganz so krass wie im zweiten Teil, aber es hat sich trotzdem auf jeden Fall, spielt es sich anders als eben der erste Teil, der wirklich so ein klassisches westliches Rollenspiel war. Was auch Sinn macht, der Titel ist einfach mittlerweile, glaube ich, ein bisschen zu groß, als dass man das noch irgendwie wirklich so umsetzen könnte. Aber ja, ich glaube, es ist einfach genug Leute gab, die sich da auch ein bisschen drüber geärgert haben, dass es eben nicht ganz so war wie der erste Teil. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass man das hätte erwarten dürfen. Also ich habe das Gefühl, ich habe ungefähr das erwartet, was es ist. Also ich persönlich bin nicht besonders interessiert, muss ich sagen. Ich werde das vielleicht irgendwann auch nochmal spielen. Nachdem der zweite Teil so ein Reinfall war, ich fand den ersten Teil super, weil es eben so ein klassisches Rollenspiel war. Aber ich fand es eben auch deswegen super, weil es eben so ein klassisches Rollenspiel war. Wenn jetzt tatsächlich der zweite Teil war ja überhaupt gar nichts in die Richtung und wenn der dritte Teil ist jetzt auch nicht so ganz erfüllt, weiß ich auch nicht, ob ich da so mega interessiert dran bin. Trotzdem auf jeden Fall nochmal ein großer Titel und nachdem sie den zweiten Teil so sehr versaut hatten, habe ich schon das Gefühl, dass sie sich damit nochmal so ein bisschen wieder aus der Schlinge gezogen haben. Ja, dann noch ein großer Titel, Far Cry 4. Kam ebenfalls im Oktober, im November. War, glaube ich, nicht ganz so spektakulär wie damals Far Cry 3. Aber bei Far Cry 3 diese Überraschung war, dieses... Man kannte eben Far Cry 2, man kannte das erste Far Cry, das ja eh was ganz anderes war, dann war ja eh sowieso die Franchise dann bei EA und sie haben es von einem anderen Studio entwickeln lassen und dann ne, hin und her, hin und her. Letztendlich eher von Ubisoft. Und letztendlich ja, haben wir jetzt mit Far Cry 4 einen neuen Teil der Serie, der ebenfalls sehr gut sein soll, aber der wie gesagt nicht diesen Aha-Moment des dritten Teils hatte, der ja nur so ein bisschen aus dem Nichts kam und dann so ein kleiner, naja, Kulthit ist übertrieben, aber wie gesagt, nicht unbedingt, nicht viele Leute haben nicht wahnsinnig viel davon erwartet und waren sehr positiv überrascht. Ich glaube, der vierte Teil ist auch ein sehr gutes Spiel geworden, aber hat eben nicht diesen Aha-Moment, den, glaube ich, der dritte Teil hatte. Darüber hinaus habe ich mich aber auch gar nicht groß mit dem vierten Teil beschäftigt. Ich fand auch den dritten Teil nicht schon so mega interessant. Das ist, glaube ich, einfach nicht so meine Art von Spiel. Aber ich glaube, der Bösewicht ist wieder sehr, sehr gut gelungen. Es hat sehr, sehr coole Gameplay-Elemente. Die Welt fühlt sich sehr, sehr cool an. Also definitiv ein guter Titel. Und dann vielleicht jetzt noch, bevor wir dann zu einem Titel kommen, über den wir vielleicht noch ein bisschen mehr reden werden, weil wir vorhin auch schon erwähnt haben, Super Smash Bros. U kam auch noch. Super Smash Bros. Wii U. Ja, dazu habe ich jetzt tatsächlich wirklich überhaupt gar nichts zu sagen. Also Super Smash Bros. Habe ich das letzte Mal gespielt auf Nintendo 64 und seitdem nie wieder. Keine Ahnung. Hat sich sehr gut verkauft. Super gut verkauft, ja. Aber man muss auch dazu sagen, die Verkäufe der Wii U-Version sind nicht so hoch, wie sie hätten sein können, weil, das haben wir jetzt ja gar nicht erwähnt, weil es zum ersten Mal ja auch ein Super Smash Bros. Für den 3DS rausgekommen ist. Und jetzt, vor allem in Japan hat man das gemerkt, die 3DS ist so ein Super Smash Bros. Hat sich, weiß ich nicht, ob die 2 Millionen erreicht, aber über 1 Million Mal verkauft. Und die Wii U-Version ist bei 200, 300.000 oder so. Mhm. Und wo schon viele dann innerhalb der Nintendo Region schon gesagt haben, es macht zwar Sinn, es für den 3DS zu machen, weil der 3DS viel besser läuft. Andererseits nimmst du dann auch nochmal einen Kaufgrund für die Wii U weg. Vor allem in Japan. Wenn du einem Japaner etwas für mobile Konsole gibst, was auch, also etwas, was auf der Home-Konsole und auf der mobilen Konsole erscheint, kannst du dir sicher sein, dass sie erst alle für die mobile Konsole kaufen werden. Vor allem, wenn es der 3DS ist. Ja. Dass manche das Gefühl haben, dass sich Nintendo ein bisschen selbst ins Fleisch geschnitten hat. Das ist halt schwierig. Man macht sich halt selbst damit Konkurrenz. Aber andererseits, von der reinen Qualität her, so wie ich das mitbekomme, Super Smash Bros. Wii U, naja, was soll ich da sagen? Es ist ein Nintendo-Spiel, es ist Smash Bros. Es ist gut. Ja. Ja, das ist halt immer so die Sache. Ich meine, Nintendo bringt da nichts raus, was nicht super gepolished ist. Ich glaube, das muss man auch dazu wieder sagen. Ich glaube, wenn ich ein Fan wäre, dann wäre es wieder was anderes. Ich meine, es gibt diese Zelda-In-Kämpfe über welches Zelda ist gut, welches ist scheiße. Da bin ich einfach nicht so drin. Gibt's wahrscheinlich bei Smash Bros., bei Mario Kart auch, aber nicht. Deswegen vielleicht so als kleines Disclaimer hier, wir bewerten es ungefähr so, wie wir das von außen betrachten. Das sind wahrscheinlich objektiv alles extrem gute Spiele. Unter Fans gibt es vielleicht auch einige Kontroversen oder andere Meinungen, aber ich glaube, so im Allgemeinen kann man eigentlich bei Nintendo-Titeln eigentlich immer sagen, braucht man sich keine Sorgen machen. Man kann, wenn man Nintendo-Fan ist, kann man sich alle Spiele Day One kaufen. Man braucht nicht über Patches oder Bugs, Glitches oder sonst irgendwas aufregen, sondern man weiß, was man da kauft. Ja, definitiv, das stimmt schon. Ja, das ist einfach so eine Sache, dass ich glaube, ich glaube tatsächlich, der einzige Titel, bei dem das wirklich so ist, dass es wirklich so eine gewisse Streitigkeit gibt, ist vielleicht Majora's Mask, mal gewesen, heutzutage auch nicht mehr unbedingt. Ich habe schon das Gefühl, dass es grundlegend so ist. Klar, es gibt natürlich auf jeden Fall Meinungsverschiedenheiten darüber, welches das beste Zelda zum Beispiel ist, aber ich glaube, es gibt wirklich keinen Zelda-Fan, der einen Zelda, das er wirklich gar nicht mag. Ich muss ehrlich sagen, das ist das Lustige, wenn du das so als Außenstehender manchmal in die Threads reingehst, anscheinend ist Skyward Sword wird von so vielen gehasst. Momentan. Obwohl, ja gut, Skyward Sword, das habe ich natürlich nicht mehr gekriegt. Da war ich natürlich dann schon raus. Aber ich, ne, so die Historie, die bis zu Twilight Princess ungefähr, war ich ja doch auch relativ involviert in die Zelda-Serie, weil ich sie jahrelang gespielt hatte. Und bis dahin das Gefühl, Majora's Mask war so dieser eine Aussetzer, wo viele einfach ein bisschen vor den Kopf gestoßen wurden, wo viele das Gefühl hatten, das gefällt mir vom Stil her nicht, weil es sich so anders anfühlt. Vor allem nach Ocarina of Time. Gefeuert auch noch Ocarina of Time, aber auch sowas wie zum Beispiel Wind Waker, wo sich definitiv die Geister scheiden darüber, wie gut das wirklich ist, ist ein Titel, den, glaube ich, trotzdem alle Zelda-Fans mögen. Also weißt du, es gibt einfach nicht so einen Titel, wo man sagt, das spiele ich jetzt überhaupt nicht, weil ich es wirklich einfach schlecht finde, sondern es ist halt so, naja, mir gefällt es nicht ganz so gut wie die anderen, aber es ist schon ein gutes Spiel. So das Gefühl habe ich oft genug bei diesen Nintendo-Franchises, dass es da wirklich irgendwie selten so völlige Aussetzer gibt. Aber ja, du hast schon recht, natürlich, wir betrachten das ein Stück weit von außen, also es kann schon durchaus sein, dass da jetzt Nintendo-Fans sich die Haare aufmachen und sagen, wie könnt ihr das nicht wissen? Es gibt da super viel Kontroverse und wir wissen das einfach wirklich nicht. Ja, keine Ahnung. In jedem Fall, Smash Brothers, Wii U, guter Titel, hat man, glaube ich, nicht anders erwartet und hat sich auch entsprechend verkauft. Fertig. Um das ein bisschen abzuschließen quasi, weil auch im Dezember eigentlich nicht mehr wirklich was rausgekommen ist und wir auch über nicht mehr über Spiele reden werden. Das ist das letzte Spiel, über das wir in dem Jahr reden, tatsächlich. Titel, wo ich mich freue, dass wir das letzte Spiel ist, dass wir damit abschließen, ist nämlich This War of Mine. So ein Titel, den ganz wenige auf dem Schirm hatten, der, glaube ich, auch in seiner Machart allein durch seine Originalität erstmal überzeugt hat, in dem aber auch tatsächlich einfach ein gutes Spiel steckt, so wie es scheint. Für alle, die es tatsächlich immer noch nicht mitgekriegt haben, ich meine, auch wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, This War of Mine ist vom Prinzip her tatsächlich neben Valiant Hearts, ist natürlich ein bisschen was anderes ist, weil es eben so story-driven einfach so Einzelschicksal erzählt, ist, glaube ich, einfach This War of Mine der Inbegriff eines Antikriegsspiels, in dem es nämlich die andere Seite des Krieges zeigt, nämlich die Seite der Zivilisten. Man spielt nämlich keinen, man spielt zwar in einem Krieg, aber man spielt keinen Soldaten in einem Krieg, sondern man spielt Zivilisten in einem Krieg, die versuchen einfach nur zu überleben. Von Tag zu Tag, die sich irgendwo verschanzen in einem Kriegsgebiet, die gucken müssen, wie sie ihre Tage aufteilen, wer von ihnen rausgeht, um Essen zu suchen zum Beispiel, wie sie damit umgehen, wenn gewisse Leute vielleicht auch nicht mal unbedingt in die Gruppe passen, all sowas. Also all diese Probleme quasi der Zivilbevölkerung in einem Krieg, die versucht das Spiel so ein bisschen hervorzuheben. So wie es dem Einvernehmen nach ist auch sehr, sehr gelungen. Das Spiel war auch super erfolgreich tatsächlich für seine Verhältnisse. Natürlich ein Indie-Titel, aber die Macher des Spiels haben gesagt, sie hatten auch sehr, sehr schnell ihre Verkaufszahlen drin. Sie haben mittlerweile so viel Geld auch verdient, dass sie definitiv weiter an sowas arbeiten können. Und das habe ich tatsächlich sehr glücklich gemacht. Ich meine, natürlich ist da jetzt kein Milliardenbudget dahinter, dass es schwer ist zu erfüllen. So ein Spiel ist wesentlich schneller erfolgreich und mit wesentlich geringeren Verkaufszahlen als ein großer AAA-Titel das wäre. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch so ein Spiel sehr schnell untergehen kann. Und das macht mich irgendwie schon ein bisschen glücklich, dass gerade so eine Art von Spiel so viele Leute tatsächlich anspricht. Und auch so erfolgreich sein kann. Das zeigt auch, dass es da durchaus Publikum für gibt. Ein sehr cooler Titel auf jeden Fall. Vor allem, weil viele auch gesagt haben, dass das War of Mine so ein bisschen dieses Papers, Please-Gefühl hatte. Das Gefühl, ein sehr ernstes und anspruchsvolles Spiel zu sein und gleichzeitig aber trotzdem so gut als Spiel zu funktionieren, dass es trotzdem Spaß macht. Ja. Ein Spagat, den wir auch schon oft gesagt haben, der sehr schwer ist, den zu erfüllen. Und es nur den wenigsten gelingt. Und Papers, Please und This War of Mine sind, glaube ich, so zwei Beispiele dafür, wo man das Gefühl hat, man kann Serious Games auch mit Spaß durchaus verbinden. Auch wenn es sehr schwierig ist, aber man kann es durchaus machen. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt auf, ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass vielleicht Sony sich dann noch dahinter greift. Habe auch irgendwie das Gefühl, dass, ich wüsste auch nicht, was dagegen sprechen würde, aber es hat noch nichts offiziell. Aber ich, wenn es nicht demnächst kommen würde, dann würde ich es mir auf den PC kaufen. Aber ich habe schon das Gefühl, ich würde es auch gerne irgendwie auf der Vita spielen. Wie du solche Spiele einfach mal grundlegend gerne auf der Vita spielen würdest, ja. Was auch durchaus nachvollziehbar ist. Ja, und dann kommen wir zum Dezember. Wie gesagt, Spiele gab es dann nicht mehr. Da sind noch zwei Sachen, über die wir noch kurz reden wollen. Die Dezember-Folge ist ja die letzte, die wir müssen quasi wir also nicht mehr so weit ausführen. Das ist noch relativ frisch. Richtig. Es ist einfach Ralph Baer, der gestorben ist. Über den haben wir schon geredet. Der Vater der Videospiele quasi, der eben damals somit die erste Spielekonsole quasi entwickelt hat, ist in dem Monat gestorben. Was sehr traurig war auf jeden Fall. Deswegen haben wir so einen kleinen Abriss gegeben über ihn und sein Leben. Dazu vielleicht einfach wirklich mal die Folge. Wie gesagt, das ist gerade erst her. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Und natürlich noch müssen wir auch erwähnen, also das letzte große Event des Jahres, neben natürlich den Game Awards, die wir ja aber auch schon in der Folge, sagen wir mal, eher ein bisschen an den Rand gestellt haben, weil so spektakulär waren sie jetzt auch nicht, war eben PSX, also die PlayStation Experience, die ja nun auch jährlich stattfinden wird, allein deswegen glaube ich auch nochmal relevant, weil man jetzt eben auch in Zukunft damit rechnen kann, die Hausmesse so ein Stück weit von Sony vielleicht für den Videospielbereich, so wie das eben auch Blizzard mit der BlizzCon macht, super erfolgreich, auch da haben wir sehr lange drüber geredet auf jeden Fall in der letzten Folge und das war auch einfach ein sehr, sehr cooles Event, Richtig. Muss man definitiv sagen und damit hat der Dezember eigentlich auch irgendwie sehr versöhnlich abgeschlossen mit diesem großen Event eben und ich würde sagen, dann gehen wir auch einfach über ins Fazit. fangen wir vielleicht einfach mal mit dem offensichtlichsten Thema dieses Jahres an, nämlich den Console Wars. Auch wenn wir das natürlich in Anführungsstriche setzen müssen, wir wissen, dass man das jetzt nicht mehr ganz so klassisch irgendwie sehen kann, aber trotzdem, es war das Launch-Jahr letztendlich, an Ende vorletzten Jahres, also Ende 2013 sind die Konsolen rausgekommen, jetzt war 2014 das erste große Launch-Jahr. Auf die Spiele gehen wir auch noch ein, wie es da drin aussah, gerade für die Next-Gen, aber grundlegend erstmal Microsoft gegen Sony, kann man eigentlich zusammenfassen mit, Sony hat doch recht eindeutig gewonnen. Richtig, also ich würde sagen, der Start ist Sony auf jeden Fall richtig gut gelungen. Das haben wir das gar nicht erwähnt, also jetzt vor, ich glaube, einer Woche hat Sony neue Zahlen veröffentlicht. Sie haben mittlerweile 18,5 Millionen Konsolen weltweit verkauft, also an den Mann gebracht, nicht nur ausgegeben, sondern wirklich verkauft. Was eine richtig hohe Zahl ist, meiner Meinung nach, 18,5 Millionen in einem Jahr. Mhm. Und dazu noch ungefähr 81,5 Millionen verkaufte Software, also ungefähr 4 verkaufte Spiele pro Konsole. Kann man also sozusagen unter das Fazit setzen, Sony kann sehr zufrieden mit der PS4 sein, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Ja, Microsoft, allerdings. Ja, haben wir nicht ganz genaue Zahlen, so die letzten Zahlen munkeln so, dass die Konsole sich so zwischen 8 bis 10 Millionen bewegt. Microsoft gibt in letzter Zeit keine genauen Zahlen raus, und wenn er nur ausgelieferte Konsolen, weswegen wir nur so geschätzte Daten haben. Sie läuft auf jeden Fall nicht schlecht, aber man kann schon auf jeden Fall eindeutig sagen, wenn man es mit Sony vergleicht, hinkt die Xbox One schon sehr hinten dran. Auch wenn Microsoft über das Jahr ja auch versucht hat, am Image zu schrauben mit dem Wechsel zu Phil Spencer als neuem Chef von Xbox. Der war versucht, das ganze Image wieder ein bisschen umzudrehen, weg von diesem ganzen Entertainment-Dingspunkt, wieder mehr auf Spiele. Also es ist schon so, dass Microsoft versucht, so schnell wie möglich geht, darauf zu reagieren. Jetzt auch die Kinect-lose Version rausgebracht im Laufe des Jahres, die Preissenkung über Weihnachten. Mhm. All das hat auch dazu geführt, dass die Xbox One sich auch durchaus hält, aber man muss aber sagen, die PS4 ist einfach nicht aufzuhalten, haben wir das Gefühl. Und Nintendo, würde ich sagen, hat sich auf einem gewissen Niveau stabilisiert. Es kamen gute Spiele raus. Die haben die Wii U jetzt nicht unbedingt richtig stark gepusht, aber zumindest Smash Bros. Weiß ich, hat nochmal dafür gesorgt, dass auch sich mehr Wii Us verkauft haben, auch jetzt über Weihnachten hinweg. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass der Zug für die Wii U abgefahren ist. Er ist mit dem Line-Up, was sie nächstes Jahr haben wird, was auf jeden Fall richtig gut sein wird, aber was sag ich jetzt mal, die Competition an sich mit den drei angeht, glaube ich nicht, dass Nintendo nochmal eine richtig große Rolle spielen wird. Aber es ist auf jeden Fall in einer gewissen Sache, jetzt können wir, wenn man so den so sieht, es gab ja ein paar Leute, die gesagt haben, es ist irgendwie überraschend, weil das erste Jahr der PS4 nicht so gut war, was Spiele angeht. Und da machen wir jetzt auch ein bisschen den Jump jetzt eigentlich auch zur Allgemeinqualität der Spiele 2014, wo ja viele schon gesagt haben, naja, 2014 war einfach kein so gutes Spielejahr. Sowohl, nicht unbedingt quantitativ vielleicht, aber auf jeden Fall qualitativ, also viele von den großen erwarteten Spielen haben nicht ganz die Erwartung erfüllt oder haben die gar nicht erfüllt, sie haben richtig, richtig daneben gegangen. Ja. Man hat irgendwie das Gefühl, es fehlt so ein bisschen diese 5 bis 10 Titel, die man noch weiß hat, wo man sagt, das waren richtig, richtig gute Spiele. Es gab schon ein paar, aber die waren dann entweder Last-Gen-Spiele oder eben die Zahl war eher gering. Aber ich würde trotzdem sagen, wenn man das erste Jahr der PS4 und der Xbox One mit dem ersten Jahr der Xbox 360 und der PS3 vergleicht, war es nicht schlechter als die ersten Jahre von denen. Also ich habe ja immer das Gefühl, dass Leute immer ein bisschen vergessen, unter welcher Spielearmut Spielekonsolen im ersten Jahr leiden. Und dann natürlich, dann vielleicht manche Spiele, die dann vielleicht nach 2 Jahren rauskamen, dann vielleicht dann im Kopf so ein bisschen ins erste Jahr verlegen, obwohl das nicht der Fall ist. Ich habe mir nämlich nochmal genau angeguckt, was im ersten Jahr der Xbox 360 und der PS3 rauskam, und das war auch fast nichts. Also die Xbox 360 hatte Oblivion und Gears of War und vielleicht Perfect Dark. Aber es hatte keinen Modern Warfare, es hatte keinen Mass Effect, es hatte keinen Bioshock. Alle diese Spiele, wo wir wissen, dass sie in den ersten Jahren der Xbox 360 rausgekommen sind, kamen alle erst später. Und auch die PS3 hatte nicht so viel. Sie hatte Modern Warfare, sie hatte Assassin's Creed 1, sie hatte Oblivion. Resistance war es auch nur so, war ein bisschen wie Infamous Second Son. Also würde ich nicht sagen, dass der schlechteste Software-Launch aller Zeiten war, sondern das ist für mich meiner Meinung nach ein völlig normaler Konsolen-Launch gewesen, was das Spiele-Line-Up angeht. Und deswegen würde ich halt immer sagen, auch wenn 2014 kein gutes Spielejahr war, schaut euch einfach nochmal an, was so im ersten Jahr der letzten Konsolengeneration rauskommen ist. Ich kann euch sagen, es war nicht viel besser. Ja. Das ist wahr, ja, das stimmt schon. Insgesamt war es Ja, also du hast auf jeden Fall recht. Also ich glaube tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Frustration, beziehungsweise einfach das Gefühl, dass es kein besonders gutes Launch-Jahr war, kam tatsächlich eher davon, dass wir so krasse Erwartungen hatten. Nachdem wir 2013 abgeschlossen haben und auf 2014 geblickt haben, da waren im Line-Up einige Spiele, von denen man zum einen sehr viel erwartet hat und auch andere Spiele, die wir einfach nur erwartet haben, dass sie rauskommen dieses Richtig. Jahr, die letztendlich nicht erschienen sind. Und ich glaube tatsächlich, wenn man diese Erwartung hatte, und wir haben es ja damals auch gesagt, wir haben von 2014 erwartet, dass eines der besten Jahre überhaupt werden könnte. So viele Spiele, wir waren so gespannt, so viele große Titel, so cool. Die Hälfte ist verschoben worden, die andere Hälfte ist mehr gewesen, wie zum Beispiel Assassin's Creed Unity, es war ein Watch Dogs, das viel zu spät gekommen ist, selbst ein Drive Club von mir aus, dass man, glaube ich, einfach das Problem hatte, dass man im Vergleich zu dem, was erwartet wurde, tatsächlich ein Jahr hatte, das ziemlich abgestunken hat. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Wenn man es natürlich insgesamt vergleicht mit den Konsolen-Launches zum Beispiel der letzten Generation, dann hast du auf jeden Fall recht, so viel schwächer war es definitiv nicht. Was heißt so viel schwächer? Es war eigentlich gar nicht schwächer letztendlich. Weder qualitativ noch quantitativ. Auch dieses Jahr hatten wir ein paar gute Spiele definitiv dabei. Wir haben ja gerade schon einige genannt. Gerade auch einige Überraschungen, die durchaus super spannend, interessant waren und auch sehr erfolgreich waren. Aber wie gesagt, das Problem ist, glaube ich, einfach die Erwartungshaltung, die man eben jetzt ein Stück weit in die Konsolen hatte. Der Hype war ein anderer dieses Mal bei der Next Gen. Es war einfach wesentlich größer aufgezogen, das Ganze, und spektakulärer noch, weil einfach auch, wie gesagt, das Ganze im Mainstream angekommen ist. Es ist eine viel größere Industrie. Diese Hype-Maschine funktioniert dadurch auch viel besser letztendlich. Ja. Und dann hatte man einfach eben diese Erwartung an 2014, dass es jetzt schon. Die Next Gen ist da und sie explodiert gleich quasi auf den Markt und wir haben von Anfang an richtig viel zu spielen und coole Spiele, die uns dann auch noch erwarten. Und das ist es eben nicht. Also ich habe das Gefühl, 2015, wie das, glaube ich, auch in der Vergangenheit so war, wird das Jahr sein, wo dann wirklich die Next Gen so ins Rollen kommt. Man darf ja nicht vergessen, es sind wirklich super viele Spiele verschoben worden. Also, Ja. ich meine, Witcher 3 war, ich glaube, 2013 auf vielen Most Wanted Listen mit ganz oben dabei. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, auf NeoGAF war es sogar, das Most Wanted 2014 war Witcher 3, was halt verschoben wurde in 2015. Batman Arkham Knight wurde verschoben. Xenoblade Chronicles X war auch zuerst tentative als 2014 geplant, kommt jetzt auch erst nächstes Jahr. The Order war in vielen Listen. Persona 5 war in vielen Listen. The Division, da war man ja eh schon so, naja, wahrscheinlich nicht, aber das ist dann, hat sich ja dann auch auf jeden Fall nicht erfüllt. Auch bei Halo 5 waren sich viele nicht so ganz sicher, hätte vielleicht noch Ende des Jahres kommen können. Auch nicht, ist auch nicht erschienen. Also, von daher ist, ich glaube, die Spieleverschiebung haben auch schon dazu geführt, dass natürlich sich dann auch einfach vieles einfach, ja, wie du schon gesagt hast, viele, die wir einfach erwartet haben, dass sie da sind, sind einfach nicht da. Und deswegen, bevor wir schon zum nächsten Jahr kommen, natürlich, so wie es momentan aussieht, das muss man natürlich immer dazufügen, könnte 2015 wirklich ein richtig, richtig gutes Jahr werden. Aber auch da muss man natürlich sagen, es gibt noch ein paar Spiele, wo man auch theoretisch noch sagen könnte, die könnten theoretisch auch noch ins nächste Jahr fallen, also 2016. Ja. Deswegen, sollte man sich vielleicht auch 2014 so ein bisschen so als Beispiel nehmen und sagen, ja, ihr könnt schon hypen, ich meine, wir sind ja selbst dann auch gehypt, aber man muss sich, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, da kann noch viel passieren. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Wir haben da schon vorhin drüber geredet. Wir sind natürlich auch Teil dieser Hype-Maschinen. Ich meine, auch wenn man Richtig. das definitiv kritisieren muss und auch sollte, dieses ganze Problem mit, wir hypen Spiele so sehr in den Himmel, dass sie diese Erwartung fast gar nicht erfüllen können. Wir fangen an, aus den Infos, die wir zu spielen haben, plötzlich andere Dinge abzuleiten und hypen das Spiel dann, als ob sie diese Dinge schon bestätigt hätten und als ob diese Dinge drin sein müssten. Auch wenn wir gar nicht wissen, ob das der Fall ist oder nicht. Alles natürlich Dinge, die dann, ne, die zu Problemen führen, und wir sind definitiv Teil dieser ganzen Ja. Aktion. Klar, auch wir in unserem Podcast hypen Spiele. Und da fühlt man sich auch ein bisschen schuldig, auf jeden Fall, ich zumindest, und ich glaube, du auch. Wir haben ja Ja. vorhin schon darüber geredet, so ein bisschen, es ist ein bisschen traurig, dass wir eigentlich Teil dieser ganzen Geschichte sind. Aber trotzdem, klar, so ist diese Industrie heutzutage Und ich meine, mittlerweile, und andererseits ich. gehört es halt als Spielefan, also als richtig großer Gamer und Gamer, also Fans von Games, natürlich auch irgendwie dazu. Also Auf jeden ich Fall, könnte ja. mir da gar nicht vorstellen, so ist das ja nicht diese Emotionalität dann noch drin zu haben. Dann hätte ich das Gefühl, dann wäre es auch nicht das mein Lieblingshobby. Also gerade Klar, auf jeden deswegen, Fall. weil es mein Lieblingshobby ist, ist ja diese Emotion mit drin. Und Ja, du hast auf jeden Fall recht, ich meine, klar. als Aber Final trotzdem, Fantasy Fan ja. brauche ich da niemanden da was vorzuwerfen. Ich meine, ich bin der immer wieder sagt, naja, irgendwie, ich weiß nicht, es gibt da so viel, aber ich weiß jetzt schon, ich werde Final Fantasy hypen wie noch was, bevor, wenn irgendwann ein Release-Termin da ist. Also deswegen, Ja. wer im Glashaus sitzt. Richtig, da kann man jetzt auch nichts gegen tun, da hast du auf jeden Fall auch recht. Und das ist ja auch richtig so. Es ist auch gut, dass es so ist letztendlich. Ich würde mich auch sonst, glaube ich, klar, wenn ich nicht emotional involviert wäre in diese Dinge, dann wäre es nicht mein liebstes Hobby, du hast auf jeden Fall recht. Aber trotzdem, wir sind auch, wie gesagt, Teil dieser Man soll da Hype-Maschine zumindest und vielleicht ein bisschen vor, man soll ein Bewusstsein dafür haben, was man da eigentlich manchmal macht. Und was vor allem auch Hype bedeutet, dass es eben nichts damit zu tun hat, wie letztendlich das Spiel wirklich realistisch rauskommt. Es ist schön, Vorfreude zu haben, und Vorfreude ist auch die schönste Freude, aber ne? So ein bisschen das Ganze in Grenzen halten und versuchen, ein realistisches Bild von dem zu behalten, was das Spiel wirklich können wird und vor allem auch einfach können sollte. Ist vielleicht nochmal ganz wichtig, ja. Insgesamt, wie gesagt, so als Abschluss quasi eben zu den Spielen in dem Jahr und eben auch dem Console Wars. Ja, es war nicht ganz so spektakulär, wie wir es uns erhofft hatten. Ich glaube, 2015 kann da einiges wettmachen. Und insgesamt war es trotzdem immer noch ein ganz gutes Spiel. Ja. Und ich meine, letztendlich muss man natürlich auch sagen, für uns beide, wir haben, wie euch ja vielleicht auch gefallen ist, wir haben nicht so viele Spiele gespielt, die wirklich diese erschienen sind, sondern wir haben, also ich glaube, bei mir ist es eigentlich so genau wie immer, dass eigentlich mein Spiel ja eher daraus besteht, die Spiele aus den letzten Jahren zu spielen. Also dieses Catch-up. Und ich meine, dementsprechend würde ich halt sagen, selbst als persönlicher Spieler war mein Spielejahr 2004 auf jeden Fall erfolgreich. Ich habe viele gute Spiele gespielt, viele Überraschungen, viele Spiele, die ich nicht so gerechnet habe oder auch einfach mit, bei denen ich ein bisschen late to the party war, aber als persönlich würde ich einfach sagen, war es ein sehr gutes Spielejahr. Für dich wahrscheinlich auch. Ja, natürlich, klar. Also wenn ich jetzt zurückblicke, was ich in dem Jahr alles gespielt habe und wie zufrieden ich damit auch war, was ich gespielt habe, dann auf jeden Fall. Es war nicht so, dass mein Spielejahr schlecht war im Sinne von, dass ich schlechte Spiele gespielt habe oder einfach zu wenig. Ich habe viel gespielt, ich habe gute Spiele gespielt, das stimmt schon. Ich habe einfach nicht viel Aktuelles gespielt. Von daher, klar, du hast auf jeden Fall recht, so persönliches Spielejahr war auf jeden Fall super. Ganz kurz vielleicht nochmal so ein bisschen erwähnen, am Rande sollten wir vielleicht die Steam Machines, bevor wir komplett fertig sind. Die gehören eigentlich auch in diesen Rückblick mit rein, weil wir da schlicht und ergreifend auch letztes Jahr schon viel drüber geredet haben. Weil dieses Jahr, oder beziehungsweise letztes Jahr, hätte ja das Jahr der Steam Machine auch sein sollen. Eigentlich schon. Mittlerweile wissen wir, dass es dann eben nächstes Jahr so sein wird. Da haben natürlich alle mit gerechnet, das war auch klar, aber mittlerweile gibt es auch offizielle Statements eben dazu. Mittlerweile, sie arbeiten immer noch am Controller, sie arbeiten immer noch am OS und. Letztendlich ist also noch nichts finalisiert und entsprechend gibt es die Dinge einfach noch nicht. Aber ja, die waren letztes Jahr letztendlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, hat sich Valve da auch sehr rausgehalten, hat auch ganz klar, ich glaube, da wussten sie dann einfach auch, dass es eben doch noch einiges zu tun gibt. Da war es dann schon so, dass man klar gemerkt hat, okay, da gibt es jetzt keine großen Pressemitteilungen mehr, die sind plötzlich komplett verschwunden aus dem öffentlichen Bewusstsein. Und ganz ehrlich sagen, wir haben es auch wirklich vergessen. Wir sind uns erst aufgefallen, als wir nochmal durch die News 2014 gegangen sind, dass wir, oh, da ging es ja noch um Steam Machines. Da war das doch irgendwas. Was ist eigentlich aus den Steam Machines geworden? Sind die Mitarbeiter schon rausgekommen und keiner hat's mitbekommen? Nee, sind sie ein Glück nicht. Wäre traurig, wenn keiner das mitbekommen hätte, dann wären sie wahrscheinlich so unspektakulär und doof, dass es irgendwie, ja, das wäre auch sehr traurig. Aber zumindest, gibt's bislang einfach noch keine. Die wird's dann nächstes Jahr geben. Das ist auf jeden Fall noch etwas, worauf ich gespannt bin, definitiv im nächsten Jahr. Und dann würde ich sagen, sind wir letztendlich mit dem Überblick eigentlich fertig. Ja, vielleicht noch ganz kurz, so, was waren, vielleicht auch für die Hörer, welches Spiel hast du denn dieses Jahr am meisten gespielt? Also nicht von den Spielen, die rauskommen, sondern welches Spiel hast du denn am meisten gespielt wahrscheinlich dieses Jahr? Also rein, was ich an Stunden investiert habe, ist das ganz, ganz schwer zu sagen tatsächlich. Ich habe relativ viele dieser zeitfressenden Multiplayer-Online-Spiele gespielt. Ich habe League eine Zeit lang gespielt, wieder mehr. Ich habe sehr viel Smite gespielt, gerade Anfang des Jahres, was auch super viel Spaß gemacht hat. Ich habe ein bisschen Neverwinter nochmal gespielt. Ich habe jetzt mit dir Final Fantasy gespielt. Also viele dieser Titel, die eigentlich letztendlich irrelevant sind aus reiner normalen Spielersicht, weil die meisten Leute interessieren sich halt nur mal nicht dafür. Beziehungsweise ist es nicht unbedingt eine überschneidende Benutzergruppe so ungefähr. Von diesen klassischen Solo-Online-Offline-Spielen habe ich wahrscheinlich wieder sehr viel Skyrim gespielt, weil ich immer sehr viel Skyrim spiele, würde ich behaupten. Und ein bisschen Borderlands 2, keine Ahnung. Ich glaube, es ist, glaube ich, ganz wild gemischt gemacht. Ich habe eine Zeit lang sehr viel Northgoss gespielt, was super viel Spaß gemacht hat auf jeden Fall und auch immer noch sehr viel Spaß macht. Und ich glaube fast, das war's. Also ich hatte tatsächlich sehr viel Zeit, habe ich verbracht damit einfach mit Kumpels von mir, unter anderem auch zum Beispiel mit dir oder mit einem sehr guten Kumpel von mir, einfach so Online-Spiele zu spielen, die man gut zusammen zocken kann. Zum Beispiel sowas wie League. Ein paar Monate lang haben wir relativ viel League wieder gespielt. Wie gesagt, Anfang des Jahres sehr, sehr viel Smite. Und damit habe ich, glaube ich, einen Großteil meines Jahres verbracht. Also ich habe schon viel gespielt, aber meinen Backlog, ehrlich gesagt, angegriffen habe ich nicht wirklich. Das habe ich jetzt in den letzten 4 Wochen gemacht. Der blöde Steam-Sale hat schon dafür gesorgt, dass ich so viel von meinem Backlog angreife. Ich spiele jetzt gerade parallel quasi Darksiders 2. Hab mit Rage ein bisschen angefangen, aber ich spiele hauptsächlich parallel Darksiders 2 und Transistor. Wenn ich damit durch bin, werde ich wohl Rage hauptsächlich spielen. Ich spiele gerade noch Shadowrun Dragonfall, was im Übrigen super ist. Das kann ich jetzt schon sagen. Das muss ich natürlich auch sagen, Uncommon Taste beginnt das neue Jahr auch mit doppelt so schnellem Internet, beziehungsweise dreifach so schnellem Internet. Stimmt, ja, wir haben jetzt endlich mal wieder unsere Internetleitung geupdatet, nachdem wir jahrelang das irgendwie, wir brauchten es auch nicht wirklich, aber irgendwann ist uns aufgefallen, das können wir vielleicht mal tun, jetzt haben wir endlich mal wieder wesentlich schneller Internet, was auch sehr angenehm ist, vor allem für meine Steam-Downloads. Aber ja, genau, also ich habe jetzt einfach gerade durch den Sale auch, spiele ich jetzt gerade super viel Kram, den ich endlich nachhole. Also Darksiders 1 und 2 werde ich demnächst durchhaben, wie gesagt. Transistor werde ich endlich gespielt haben. Rage steht jetzt auf der Liste. Batman Arkham City, was ich Ewigkeiten spielen wollte, habe ich mir jetzt auch endlich gekauft. Das wird dann definitiv demnächst auch noch angegangen. Also das gibt's jetzt, also jetzt ist, glaube ich, die nächste Zeit wird doch irgendwie recht intensiv nachgeholt, was ich so über lange Zeit verpasst habe, so ein bisschen. Gerade eben, weil ich auch diese ganzen Online-Spiele gespielt habe, die auch durchaus Spaß gemacht haben. Ich bereue das auch nicht, aber so wirklich für den Backlog wirklich gut war das nicht. Und was hast, weiß ich, bei dir wird das vielleicht so ähnlich sein? Oder hast ich habe so recht viele Spiele gespielt. Also ich mache ja so eine Liste, so ein, für mich auch so ein bisschen, damit ich gucke, dass ich nicht möglichst nicht mehr Spiele kaufe als ausgebe oder beziehungsweise nicht mehr Spiele kaufe, als ich letztendlich durchspiele, was natürlich dieses Jahr nicht ganz gut, letztes Jahr nicht ganz gut funktioniert hat, aber ich habe trotzdem 25 Spiele durchgespielt, was aufs Jahr hinaus doch recht gut war, fand ich. Auch recht viele RPGs. Ich habe Persona 4 auf der Vita gespielt. Ich glaube, das ist das Spiel, was ich wirklich am meisten verbracht habe, wenn man jetzt Final Fantasy 14 nicht mitzählt. Fast 200 Stunden auf der Vita gespielt. Generell würde ich sagen, ich glaube, die Vita war meine meistbenutzte Konsole 2014. Ich habe sehr viele Rhythm Games gespielt. Das war so ein bisschen die Renaissance der Rhythm Games bei mir. Shin Megami Tensei habe ich gespielt. Ich habe Tales gespielt, wie immer. Ja, also ich würde sagen, meine Liste ist auf jeden Fall super bunt gemischt. Ich habe ja auch Zelda Ocarina of Time 3DS endlich gespielt. Ich habe Fire Emblem gespielt, ich habe Ys auf der Vita gespielt und dementsprechend bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ah, Witcher 2 habe ich noch gespielt, also super viele Rollenspiele auch endlich mal geschafft aus dem Backlog. Jetzt spiele ich gerade Final Fantasy Tactics Advance, Final Fantasy Tactics War of the Lions, also die PSP-Remake von Final Fantasy Tactics, weil das noch so ein bisschen Elephant in the Room war, so, ja, viele sagen, es ist das beste Final Fantasy Spin-off aller Zeit und ich habe es noch nicht gespielt und jetzt habe ich mich endlich mal reingefuchst und nach ein bisschen Anlaufschwierigkeit habe ich eigentlich so drin, dass ich sagen muss, okay, es ist wirklich ein fantastisches Spiel und jetzt so im Nachhinein muss ich auch sagen, für die, die es wissen, Final Fantasy Tactics ist ja vom Director, der später Final Fantasy 12 gemacht hat, der dann während der Entwicklung dann rausgegangen ist wegen Überarbeitung und Differenzen und viele am Ende gesagt haben, die Story war deswegen bei Final Fantasy 12 nicht ganz so gut, weil man gemerkt hat, dass da irgendwie so ein Bruch dahinter ist und jetzt, wo ich Final Fantasy Tactics spiele, muss ich auch sagen, mein Gott, wenn der das die ganze Zeit durchgezogen hätte, das hätte das beste Final Fantasy ever sein können von der Story her, weil Tactics hatte richtig eine richtig fantastische Story. Ja, deswegen würde ich sagen, mein Spieljahr war recht erfolgreich und wenn das nächste Jahr noch ein bisschen besser funktioniert mit weniger Spiele kaufen und mehr durchspielen, wird es auch noch ein bisschen besser. Ich schiebe das ein bisschen auf meine Masterarbeit. Wenn das mal durch ist, dann werde ich so viel spielen, dass ich nächstes Jahr im Plus rauskomme, aber wer weiß. Wer weiß, ob das wirklich klappt. Aber ja, das klingt doch ganz gut auf jeden Fall. Insgesamt, wie gesagt, ich glaube, für uns persönlich war das beide schon ein sehr, sehr cooles Spiel. Ja, wie gesagt, ich bereue auch nichts. Also auch wenn ich natürlich nicht wirklich an meinem Backlog gearbeitet habe, habe ich die vielen Stunden, die ich in den anderen Spielen verbracht habe, doch sehr viel Spaß gehabt auf jeden Fall. Gerade weil ich hier mit vielen Freunden gespielt habe. Es war so ein Jahr, in dem ich sehr viel mit Freunden gespielt habe und relativ wenig Solo tatsächlich. Das ist ja auch mal gut auf jeden Fall. Jetzt genieße ich gerade wieder sehr viele Solo-Spiele und das wird, glaube ich, auch eine Zeit lang so bleiben, aber dann schauen wir halt mal. Und es kommt jetzt ja, wie gesagt, das Jahr startet ja schon gut. Also es ist jetzt ja nicht mehr lange hin, bis es dann wieder losgeht. Ich werde die Worf auf jeden Fall spielen. Das können wir ja jetzt nicht. Aber das machen wir. Part. Richtig, genau. Das machen wir alles in der Vorschau. Ich würde auch sagen, wir machen hier definitiv eine Unterbrechung. Ja. Wir verteilen das in zwei Folgen auf. Wir sind jetzt schon bei über 2 Stunden. Das heißt, es wird auf jeden Fall 2 Folgen geben. Ich denke, das macht wesentlich mehr Sinn. Dann steigen wir jetzt hier aus und erwarten euch dann in der nächsten Folge wieder. Ja, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, war eigentlich an sich doch ein ganz cooles Jahr, auch wenn wir enttäuscht wurden auf hohem Niveau, würde ich behaupten, war es trotzdem eigentlich ein ganz cooles Jahr, spielemäßig. Und ja, wir hören uns dann, wenn es in die Vorschau-Folge geht. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommentaries Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommentaries.de. Auf Wiederhören. Wiederhören. Bis zur Vorschau.